Diese Gefangenschaft von seinem eigenen Nafs, ich weiß nicht, heutzutage kommt es ja auch öfters nochmal in verschiedenen anderen Punkten, aber diese Gefangenschaft von unserem Nafs ist für mich eine Sache, die yani khatar ist, also sehr, sehr gefährlich. Und Allah, Assalamu alaikum. Und wir sollten inshallah ta'ala jeden Tag nutzen, ja, und Allah ta'ala danken für diesen Zustand. Bei mir war das dann nachher so, ich hatte weiterhin nicht praktiziert und hatte dann weiter mein Leben so gestaltet, ohne nach Koran und Sunna zu gehen. Das heißt, ich habe viele Sachen aus meinem Nafs interpretiert. Wenn ich euch jetzt sage, 5-mal Gebete und möge Allah mir verzeihen, vielleicht habe ich durch meinen Schwachsinn, den ich gesprochen habe, auch andere damit beeinflusst. Ja, warum müssen wir 5-mal am Tag beten? Sage ich, ja, Allah kennt, das habe ich gesagt, und möge Allah mir verzeihen, weil wirklich, wenn man Juhal ist, und da soll man wirklich über seine Grenzen rausgehen und nur das reden, ja, was Haq ist oder dass man es 100% weiß. Ich habe demjenigen gesagt, Allah hat die 5 Gebete hervorgerufen, wir müssen 5-mal am Tag beten, ja, das ist Pflicht, aber es ist, weil der Mensch sowieso, wenn du sagst 10-mal, dann betet er nur vielleicht 8-mal, und es reicht eigentlich, wenn man wenigstens einmal am Tag betet. Guck mal, verstehst du, wie ich meine? Aber das kam auch, warum? Weil ich hatte keine Leute um mich herum, die mich, wie gesagt haben, mit immer angestupst haben, die mir die Grenzen aufgezeigt haben. Und das ist auch eine bestimmte Sache, wo ich immer dankbar bin, wenn jemand zu mir kommt, sei es nach einem Vortrag oder nach einer bestimmten Sache oder so, gibt mir Nasiha. Ich bin dankbar für jede Nasiha, die man mir gibt. Warum? Nicht nur, weil Omar, radiallahu anhu, gesagt hat, ungefähr, dass er dankbar ist, oder das größte Geschenk, was einem einer machen kann, ist das, dass er ihm seinen Fehler aufzeigt. Aber wie sind wir? Früher, wenn Brüder zu mir kamen, was ist mit Gebet und dies und das? Da habe ich mich angegriffen gefühlt. Wie der Bruder auch immer sagt, es ist so, wie ein Skorpion kommt, will dich pieksen, und der Bruder sagt, ey, er schlumpft dich zur Seite, und du sagst, hey, was machst du da? Was soll das überhaupt? Warum gehst du so mit mir um? Man fühlt sich immer angegriffen, und das ist vom Scheitan. Wie gesagt, ich bin dann weiter, habe mich dann entwickelt, bin älter geworden und habe es immer noch nicht gerafft. Ich habe es immer noch nicht gerafft, und Allah hat seine Gnade trotzdem gegeben, dass er mich hat am Leben gelassen. Und habe auch durch diese Art und Weise Leute, die mir in Verantwortung standen, also ich habe, wie gesagt, Kinder zum Beispiel, und wenn man selber nicht keine Tarbiya hat, wie soll ich Tarbiya weitergeben? Wie? Also das ist wie so ein Kreislauf. Und wenn man dort gewisse Dinge nicht beachtet, ist das eine Kettenreaktion. Bist du nicht gut drauf? Bist du jemand, der keine positive Energie, sagen wir mal jetzt mal so bildlich, gibt? Dann kann derjenige, der das vor dir steht, das auch nicht reflektieren. Ist so. Ging weiter, kam ich in mein Berufsleben rein und habe dort mit vielen Menschen zu tun gehabt. Viele Schichten, Reiche, Arme, Muslime, Nicht-Muslime. Und da hat es bei mir angefangen, dass ich angefangen habe und Allah durch diese Tätigkeit gezeigt hat, dass Islam Haq ist. Ich weiß, Allahu alam, viele Leute hören das nicht gerne, aber für mich ist das beste Beispiel, wenn ich das Bild der Gesellschaft sehe. Das Bild der Gesellschaft, wie die Gesellschaft heutzutage ist, wessen oder was für Ziele sie haben und wie diese Menschen miteinander umgehen. Und wallah aladim, das sage ich hier so, wie ich sitze. Ohne Islam, ohne Koran und Sunna läuft gar nichts. Weder in der Erziehung, in der eigenen Erziehung, in der Ehe, in der Wirtschaft. Brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Selbst die Kuffar sehen heute, was dieses Finanzsystem ist und Finanzsystem bedeutet im Islam. Subhanallah. Als ich dann diese Sache, also im Berufsleben war, wie gesagt, ich habe viele Sachen kennengelernt, wie Menschen, was Menschen miteinander anstellen, für was, für Geld, für Material, für Trieb, hat mich das sehr geschockt, aber immer noch nicht so ermahnt, dass ich den richtigen, inshallah, den richtigen Weg einschlagen werde. Die Ermahnung kam letztendlich dadurch, dass ich selber mit dieser ganzen Sache, mit diesen Dingen, die ich gesehen habe, nicht klargekommen bin. Ich bin damit nicht klargekommen, überhaupt nicht, darauf nicht klargekommen. Dann bin ich in einen Bereich gekommen, wo man diese Todesermittlung macht. Das heißt, Kleine Fälle zum Beispiel, der Arzt kreuzt an, Todesursache ungeklärt. Das heißt, wenn Todesursache ungeklärt ist, wer muss kommen, wissen wir. Am Anfang war es so, man hatte mich schon immer auch davor gewarnt, tu das nicht, weil wenn du merkst, dass du es nicht mehr kannst, wenn du merkst, dass du das abstoßt, dann ist das schon zu spät. Und das war bei mir so der Fall. Ich habe viele Facetten im Leben gesehen, viele Menschen, junge, alte, reiche, arme, Kinder, Leute, die so verzweifelt waren, die aber alles an materiellen Gütern hatten. Ich sagte alles, wenn ich sage, ich gesagt, Taschengeld für die, 500 Euro am Tag, kein Problem. Die haben sich umgebracht, die haben Suizid begangen. Warum? Wenn du dann die Briefe gelesen hast, weil die haben meistens dann immer auch so Abschiedsbriefe geschrieben, da hast du gesehen, dass diese Menschen keinen Glauben, keine Sache hatten, die sie was festgehalten hat oder festhalten konnte. Sie haben sich versucht in Hobbys, Fallschirmspringen, Autos kaufen und so weiter und so fort und haben dann, wie gesagt, du hast dann dieses Ziel und wie ich vorhin schon mal gesagt hatte, ich hatte immer ein Ziel, gut aussehen, dickes Auto, Diesel, aber irgendwann kaufst du dir dieses dicke Auto oder vielleicht siehst du auch irgendwann mal für eine Zeit lang aus wie, was weiß ich, ja, Jack Mack oder so und kommst dann auch, was weiß ich, an, wo du dann ankommen möchtest, aber dann merkst du auf einmal, dass das, wo du ankommst, auch nichts ist und alles ist relativ. Relativ heißt für mich, ja, nee, doch irgendwie nichts Besonderes. Du liest so einen Brief, jemand, der alles gehabt hat und sagt, ich kenne den Sinn des Lebens nicht und ich fühle eine große Leere. Wallahi, wenn du dann siehst, wie derjenige danach aussieht, wie derjenige, was er sich selber angetan hat und was quasi der Hintergrund ist für die Tat, die er gemacht hat, dann kannst du nur sagen, Maskin. Und Alhamdulillah gehören wir nicht zu diesen Maskin. Und Alhamdulillah hat Allah subhanahu wa ta'ala uns was gegeben, dass wir nicht wie Maskin durch die Gegend laufen müssen und inshallah auch nicht werden, weil dieser Islam, wallahi, hat eine Izza, eine Würde und wie gesagt, wir sollten Allah subhanahu wa ta'ala und ich danke Allah subhanahu wa ta'ala, dass er mich da rausgeholt hat. Was kam dann, was ist dann passiert? Kam ein Bruder, jetzt endlich kam mal einer, vielleicht wenn ich hier gewesen wäre, unter euch wäre das nie passiert. Aber war nicht so, Allah wusste besser und vielleicht durch meine Erfahrung kann ich ein paar Sachen anderen Brüdern mitgeben. Das ist alles, was ich inshallah möchte. Kam ein Bruder mit dem Buch Riyadus Salihin. Und damit hat sich Alhamdulillah durch Allah subhanahu wa ta'ala eine Tür geöffnet und er hat mir seine Gnade gegeben. Und dann war das ein Prozess und ich bin immer weiter Alhamdulillah in den Islam rein und sage heute, ich versuche es zu praktizieren und bin dennoch abhängig an allererster Stelle von Allah subhanahu wa ta'ala, aber von der aufrichtigen Brüderschaft im Islam. Weil, ich habe gesagt, ein Bruder kam und hat mich angestupst. Und dann, Alhamdulillah, habe ich einen Bruder auch, wir kennen uns Alhamdulillah jetzt einige Jahre und immer wenn ich dann was hatte oder Zweifel hatte, man kennt diese Zweifel. Bei mir, ich bin so jemand, der fängt dann an drüber nachzudenken, will da tief rein und ins Detail und so weiter und so fort. Und Alhamdulillah, er konnte bis jetzt durch Allah Ta'alas Gnade mir auch immer die Punkte, sei es im Koran und Sunna geben, die mich wieder hochheben. Diesen Zweifel manchmal oder diesen was wegbringen, aus meinem Leben entfernen. Und deswegen möchte ich nur ganz kurz noch eines sagen, weil ich es nochmal sagte, ein Bruder, stellt euch mal vor, ich wäre hier gewesen und sehe, mashallah, Brüder, die hier wie hier sind, und ich hätte ein Problem und würde mit euch sprechen und ihr kämt und würdet mir eine Nasiha geben im Wege vom Islam, nur noch Koran und Sunna, Allahu Akbar, dann wäre ich wahrscheinlich vorher einen anderen Weg gegangen. Und das, inshallah, ist halt eine Sache, wo ich sage, wir sind unseren Geschwistern verantwortlich gegenüber und es ist vielleicht schnell heutzutage, man sieht in vielen Videos, in vielen Internetseiten, die Leute, die gehen schnell zum, Alhamdulillah, schnell zum Islam, sagen die Shahada, aber was kommt danach? Danach kommt ja das, was so Gewicht hat. Danach kommt das, wo wir aufmerksam sein müssen und sagen, wir müssen uns gegenseitig helfen, wir müssen uns gegenseitig unterstützen. Der eine ist noch nicht so weit, der eine hat dies, nimmt einige Sachen aus der Sunna oder nimmt es noch nicht und so, aber direkt abstempeln, was ist Wenn man direkt Leute abstempelt. Ich muss eine ganz kleine Geschichte möchte dazu erzählen. Da war ein Mann gewesen, ich weiß nicht, in einem islamischen Land, wo das war, der hat immer am Straßenrand auf demselben Stein gesessen. Was war? Er war immer sakran, immer getrunken und so weiter und so fort. Und das seit Jahren. Und die Leute kannten ihn schon, er hatte schon einen Namen dafür und was weiß ich. Bis nach 15 Jahren ungefähr kamen dann Brüder und haben ihn mal mitgenommen. Ja, Allah, sind sie mit ihm in die Moschee gegangen, subhanallah, und haben Dawah gemacht. Dawah gemacht. Und alhamdulillah, von jemandem, wo du denkst, der Säufer, Allah hat sein Herz gedreht und geöffnet. Dann nach einer Zeit war er nicht mehr da auf diesem Stein. Und dann ging er aber wieder zurück und hat sich auf den Stein hingesetzt. Aber was hat diese Tisbih gehabt? Laila hat Dhikr gemacht. Was kommt? Komm, Brüder. Ahlul Bida, was machst du? Und so weiter. Und so haben ihn richtig fertig gesagt. Und er sitzt ganz ruhig und guckt nach oben und sagt, Masha'Allah, 15 Jahre sitze ich hier. Und nach 15 Jahren kommen welche und kümmern sich um mich und nehmen mich raus und helfen mir, dass ich inshallah, alhamdulillah, rabbil alamin, in den Islam gehe. Und ich sitze jetzt hier gerade ganz kurz hier und ihr beschimpft mich und macht mich klein, weil ich eine Bidda begehe. Allahu Akbar. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Und das ist eine Sache, wo ich sage, das zeigt mir, dass wir inshallah ta'ala anständig miteinander umgehen müssen, inshallah. Und Allah subhanahu wa ta'ala dankbar sein müssen für das, was wir haben. Und die Dankbarkeit, inshallah ta'ala, nicht nur auf der Zunge ist, sondern inshallah ta'ala aus dem Herzen. Und dass wir auch versuchen, diese Dankbarkeit Allah ta'ala gegenüber zu zeigen, indem wir nämlich aufmerksam sind, unseren Brüdern gegenüber. Und da spreche ich mich an allererster Stelle an, dass ich aufmerksam bin und versuche zu gucken, wenn ein Bruder was hat, was er auf dem Herzen hat, ja, und versuchen, ihn mit seinen Fehlern zu nehmen und nicht vor anderen zu erniedrigen, was heute auch oft so ist, ja, dass die Leute hingehen. Und was sagt Imam al-Shafi, wenn du eine Nasiha gibst vor den Menschen, also Amam al-Khalq, dann ist das eine Fadiha, ja, das ist eine Entblößung, weil damit kannst du einen, wie ich jetzt diesen Beispiel gemacht habe mit diesem Mann, ja, dann kannst du einen auch wieder verjagen mit. Und diese Verantwortung bei Allah subhanahu wa ta'ala ist riesengroß und sehr mächtig. Und wie ich gesagt hatte, wo ich damals diese falsche Nasiha gegeben habe, das mit dem Gebet, möge Allah mir das verzeihen und möge ich schweigen für Dinge, die ich überhaupt nicht kenne oder was weiß ich. Weil heutzutage ist es wirklich so. Islam kennt jeder alles. Wenn ich jetzt zu dir hingehe, was machst du für einen Job? Ja, ich bin Dachdecker. Ja, wie ist das? Ja, die Ziegel, dies, das und so weiter und so fort. Erzähl mir von deinem Fachgebiet. Was soll ich da mitreden? Einen Piloten fragst du? Was soll ich da mitreden? Wer bin ich? Fragst du einen Islam? Fakir, dies, das, wissen alles und so. Und das ist die Sache, die gefährlich ist. Und auch sehr gefährlich ist es heutzutage, finde ich, für mich. Und das ist auch eine Sache, wo ich auch mit zu kämpfen hatte. Dass wir in der Bruderschaft, Allahu alam, ich weiß nicht, ob wir selber immer ehrlich sind, dass wir diese Bruderschaft vielleicht aus einem anderen Winkel betrachten, oder sagen wir so, ist das überhaupt diese Bruderschaft, die wir selber in den Herzen tragen, wie Allah subhanahu wa ta'ala das gerne von uns hätte, oder wie Rasulullah sallallahu alaihi wasallam das auch in der Sunnah dargelegt hat, ist das diese Bruderschaft? Ein Bruder ist zum Beispiel ein Dai, ja, macht Dawah und macht einen Fehler. Ja, springen alle drauf, wie man gesagt hat, wie so eine Müllfliege. Ja? Du hast eine Wiese mit Blumen und so weiter und so fort. Das ist ein bisschen Müll und alle springen direkt da drauf. Nehmt das Gute von eurem Bruder. Und wenn was ist, wenn ihr glaubt, er ist dies oder ist das, nehmt ihn, kommt her, unter vier Augen, achi, ich glaube, oder was ist denn das hier, auf diese Art und Weise. Weil wenn man das bei mir gemacht hätte, dann wäre ich, Allahu alam, vielleicht nicht, ich will jetzt nicht anderen die Schuld geben, aber Allahu alam, sage ich ja, wäre ich vielleicht schneller zurückgekommen, oder wäre ich vielleicht andere Wege gegangen, oder hätte nicht so viele Menschen durch mein Verhalten verletzt oder vernachlässigt. Und das habe ich und möge Allah subhanahu wa ta'ala mir verzeihen. Ich danke euch sehr, dass ihr mir zugehört habt. Wollte nur einen kleinen Ausschnitt aus meinem Leben geben und möge Allah inshallah ta'ala unsere Herzen stets zu seiner Religion drehen, weil das ist eine Sache, die mir sehr auf dem Herzen liegt. Für mich habe ich oft Angst, dass Allah es dreht, weil oft, wenn ich im Gebet stehe, Leute, wenn ich dann sehe, Surah Mu'minin, Achi, Subhanallah, wie Allah den Mu'min definiert, Katastrophe, was soll ich sagen? Und ich hoffe einfach, dass wir uns alle gegenseitig eine Stütze sind und Alhamdulillah, Barakallahu Fikum, ich fühle mich sehr wohl in der Anwesenheit mit euch hier zu sitzen und Inshallah Ta'ala, wenn ich was Falsches gesagt habe, verzeiht mir, dann ist das vom Shaitan und wenn ich was Gutes gesagt habe, Allahu Alam von Allah Ta'ala und Inshallah der Bruder Abu Baida wird jetzt Inshallah weitermachen. Jazakallahu Khairan. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه أجمعين وعلى من اقتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله dass Allah uns wieder versammelt hat. Erstmal Alhamdulillah, dass wir aufgewacht sind. Alhamdulillah. Es ist eine große Nehme von Allah subhanahu wa ta'ala. Immer wenn wir aufwachen, hat uns Rasulullah sallallahu alaihi wasallam auch gelehrt, einen bestimmten Dua zu sagen, inshallah, alhamdulillah, alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nushur. Das ist ein Dank an Allah subhanahu wa ta'ala, wenn wir aufwachen, zu sagen, alhamdulillah, alles Lob gehört Allah subhanahu wa ta'ala, der uns zum Leben wieder erweckt hat, nachdem wir tot waren. Aber eigentlich waren wir gar nicht tot, wir waren ja am Schlaf. Aber der Hadith sagt, alladhi ahyana ba'dama amata. Weil man sagt, an-nawm, das Schlaf ist der kleine Tod. Und wie viele Seelen hat Allah subhanahu wa ta'ala zu sich genommen, als sie am Schlafen waren? Und keiner von uns ist sicher, liebe Geschwister, wenn er schlafen geht, keiner hat die Garantie, aufzuwachen. Es hat mit Krankheit nichts zu tun, weil der Tod muss nicht einen Grund haben. Malakul Maut muss nicht einen Grund haben, um zu kommen. Viele gesunde Menschen gehen auf der Straße sterben. Plötzlich. Keiner hat damit gerechnet. Wie viele Fußballspieler, man sagt ja, die Fußballer sind am fittesten, aber man sieht, er läuft auf dem Platz, er hat so viele Wünsche, er hat so viele Millionen auf seinem Konto, wo er dann jeden Tag, subhanallah, am Planen ist. Jeden Tag ist er am Planen. Morgen kaufe ich mir das, übermorgen kaufe ich mir das, ich kaufe mir eine Villa in Mallorca, ich kaufe mir eine Villa, Allah alam, irgendwo in Amerika. Und so viele Autos, viele Frauen, ich kann mir alles leisten. Er hat einen Plan für viele weitere Jahre. Er läuft nach einer Sekunde, am Platz fällt er um und stirbt, plötzlich. Und darüber hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam auch geredet. Das nennt man al-mautul fujar, al-mautul fajr, der plötzliche Tod, der überraschende Tod. Ohne Gründe. Herzinfarkt, bumm, stirbt. Das ist der Hadith. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagt sinngemäß, nahe der Stunde, das heißt bevor die Stunde eintreffen wird, wird sich der plötzliche Tod vermehren. Und Ulama sagen, das ist Herzinfarkt. Und die meisten, die davon betroffen sind, sind Ahlul Medina. Das heißt die Stadtbewohner, die in der Stadt leben. Warum? Das ist ganze Hektik, wal'iyadu billah. Geh mal ins Dorf, siehst du Menschen, 70, 80, 90 Jahren, Wallahi, seine Knochen sind härter als Eisen. Fit, mashallah, stark. Warum? Er lebt im Dorf, Ruhe, Stille, Alhamdulillah, die Natur, die Allah ihm gegeben hat, subhanahu wa ta'ala, weder Autos noch Flugzeuge, nichts. Schaf hört, Alhamdulillah, ein bisschen Milch an seiner Seite, ein bisschen Ziegen, Kühe, das ist ein wunderschönes Leben. Die hier leben, siehst du jeden Tag, einer kippt um und stirbt. Was hat er? Wir wissen nicht. Das ist der Hadith von Rasulullah. Deswegen, es ist eine große Ni'ma. Wallahi, man muss wirklich diese Ni'ma einschätzen können, dass du nach dem Schlafen gehst, aufwachst. Mit all den Stress, den du hast, dass du nicht eines Tages umkippst und weg bist und du bist nicht vorbereitet für das Treffen mit Allah subhanahu wa ta'ala und sogar für die Fragen im Qabr, die Allah, die Malaika stellen werden. Aber diese Fragen sind nicht einfache Fragen, heute in der Schule. Denn dein Herz wird da sprechen müssen. Hast du hier in dieser Dunya nach Koran und Sunna gelebt? Hast du La ilaha illallah verinnerlicht? Hast du dich eingesetzt für diese Dien, für den Islam, für das Gesetz Allah subhanahu wa ta'ala, für die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Und wenn dieser Dien das meiste, was dich beschäftigt hat, dann bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala wird Allah dich dafür belohnen, wenn du am Sterben liegst. Al-mar'u yamutu ala ma'asha alayhi, wa yub'athu ala ma mata alayhi. Das heißt, der Mensch wird so sterben, wie er gelebt hat. Das ist das meiste, was ihn beschäftigt. Es gibt Leute, A'udhu Billah, ihr Leben lang hören Musik. Und diskutieren noch, ob Musik halal oder haram ist. Da braucht man nicht zu diskutieren. Da gibt es genug Beweise, Alhamdulillah, dass es haram ist im Islam. Wir haben noch also keine Zeit für Musik, wenn es auch erlaubt wäre. Wir vernachlässigen den Koran. Sogar die Ulama sprechen über Anashid. Anashid ist islamische Lieder, mashallah. Wenn der Text stimmt, Alhamdulillah, amalend ist, inshallah, Rabbil Alamin, ist kein Problem, solange keine Instrumente dabei sind. Aber die sagen, wenn diese Anashid dich ablenken vom Koran, dann werden sie verboten im Islam. Warum soll er dann über Musik reden? Tayyib, die Leute, die mit Musik beschäftigt sind, haben keine Zeit für Koran. Weil das Herz niemals kann Musik, ein Sheikh hat gesagt, قَلَّا تَجْتَمِعُ مُسِيقَةُ الشَّيْطَانِ وَكَلَامُ الرَّحْمَانِ فِي قَلْبِ مُسْلِمٍ. Das heißt, niemals können sich die Musik des Shaitan und die Worte von Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala im Herzen eines Muslims, das passt nicht. Und es gibt einen Mann, A'udhu Billah, das war in Ägypten gewesen, sein Leben lang ist nur mit Musik beschäftigt. Abdul Halim, Kalthum, keine Ahnung, wie die alle heißen, A'udhu Billah. Hörst du immer, ich liebe dich und du liebst mich und wir lieben uns, wir haben uns getrennt, wir treffen uns bald wieder und Allahu A'lam, was da noch für Geschichten gibt. Ihr kennt ja das. Und dann die süßen Leute heulen, weinen. Ja, warum weinst du, Allah? Ja, Kalthum hat über Liebe gesungen. Taqillah fi nafsika, ja. Kalthum, die spielt mit dir und du sagst, oder Leute, die sehen Serien beispielsweise, besonders Ramadan, weil es Ramadan, die Leute freuen sich über Ramadan, nicht wegen Ramadan, sondern wegen den neuen Serien, die auftauchen, diese Komödie, Fawazir, und Allahu A'lam, was noch kommt, wal'iyadu billah. Allahumma hafidhna, ya Rabbil Alamin. Und subhanallah, dieser Mann hört Musik. Und sein Nachbar war Rasul Taqi, yani, mashallah. Ein frommer Diener Allahs, inshallah. Er hat gesagt, ich gehe da'wah machen. Irgendjemand hat nichts gebracht. Weil subhanallah, weißt du, wenn du einen Schwamm hast und tust es im Wasser, er saugt ja das Wasser hinein. Manche Menschen, wal'iyadu billah, ihre Herzen haben diese Musik richtig voll gesaugt, bis es tief verankert ist in deren Herzen. Die wollen vielleicht das ändern, können die aber nicht mehr. Nach vielen Jahren. Eine Sünde wird zu einer geliebten Gewohnheit. Man nicht nur Gewohnheit, sondern geliebt. Er kann es nicht mehr ändern. Er ist bereit, sogar al-Iyadu dafür zu kämpfen, obwohl er weiß, dass es Batil ist. Diese Leute al-Iyadu billah erkennen den Gefahr nicht der Sünde im Islam. Wenn die Sünde sich wiederholt, es wird zu einem schlechtes Ende am Ende, zu al-Khatima. Dieser Mann, subhanallah, eines Tages, er hat die Nasiha nicht angenommen. Der Bruder hört, der Sohn dieses Mannes ruft diesen Scheich, sagt, beeil dich, mein Vater liegt am Sterben. Sag, ich komme rein, der Mann, sein Gesicht war bedeckt. Fi sakarat al-maut, ihtidar, liegt am Sterben. Und subhanallah, sagt, ich habe mich erschrocken. Musik lief immer noch weiter. Dann habe ich gesagt, ittaqullah, fürchtet Allah. Macht die Musik aus und lasst Koran laufen, wenigstens. Wenigstens am Ende seines Lebens. Lasst Koran laufen. Sagt, dann habe ich sofort die Kassette rausgenommen und ich habe Koran laufen lassen. Sagt, der Mann war bedeckt, sein Kopf war ja bedeckt noch, aber war noch nicht tot. Es gibt ja einen Moment vor dem Sterben, liebe Geschwister, nennt man Sahwatul Maut. Sahwatul Maut ist Allah subhanahu, das ist Rahma von Allah. Allah gibt dir eine Chance, vielleicht Shahada noch zu sagen. Das letzte Wort noch zu sagen. Aber viele verstehen das nicht und nutzen das auch nicht aus. Und viele leider unsere Geschwister, wir alle, klären ihre Familie nicht auf. Man klärt sie über Erbe. Erbe muss so und so machen. Geld, Grundstück. Alles, was mit Dunya zu tun hat, kennen sie schon. Macht das sogar zu Hause darüber. Ausführlich. Über Geld, über Erbe, über Firma, über Besitz machen die kompletten das. Mit sogar Einleitung von Khutbe. A'udhu billah. Nasa Allah hafidna subhanahu wa ta'ala. Ich habe sowas erlebt. Wallahi al-Azim, kleine Kinder werden erzogen, wie sie, subhan Rabbi, normal, was bringst du deinen Sohn bei? Die richtige Aqida, den richtigen Imam. Du bringst deinen Sohn bei, wer Allah ist. Der sagt so, was willst du machen, mein Sohn? Er war ganz klein. Er sagt, ich will Geld sammeln einfach. La ilaha illallah. Ich war geschockt. Was willst du Geld sammeln? Das bringst du deinen Sohn bei? Anstatt ihn La ilaha illallah beizubringen, anstatt ihn beizubringen, Allah mehr zu lieben als alles andere, und Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Nein. Dieser Mann, liebe Geschwister, subhanallah al-Azim. Als er Koran gehört hat, er nimmt die Decke von seinem Gesicht weg und sagt zu diesem Bruder, mach sofort den Koran weg. Wallahi. Mach sofort den Koran weg, ich will es nicht hören, sagt er. Sagt, ich will Musik haben. Wisst ihr, was er sagt? Wallahi, sagt, wenn ich Musik höre, ich bin glücklich. Kurz vorm Sterben, letzter Moment. Der Bruder sagt, ich habe geweint. Ich wusste nicht mehr, was ich machen soll. Ich habe es versucht. Dann bin ich rausgegangen. Als ich die Tür verlassen habe, höre ich Geschrei in der Wohnung mit Musik. Der Mann starb und sein letztes Wort war, mach Koran weg, ich will Musik hören, denn Musik macht mich glücklich, weil Iyadu Billah. Warum? Sein Leben lang war er damit beschäftigt. Sein Leben lang, A'udhu Billah, hört sein Herz diese Musik. Und es gibt andere, Masha'Allah, die ihr Leben lang. Und hier ist eine Geschichte einer alten Frau. Eine ältere Frau, die war 80 Jahre alt. Und warum erwähne ich Geschichten? Das ermahnt, das erinnert uns, dass wir uns in Acht nehmen müssen. Und wenn wir gute Geschichten hören, Alhamdulillah, von Salihat, frommen Frauen, tugendhaften Frauen oder tugendhaften Brüdern und Schwestern, inshallah, dass man denkt, ich wünsche mir auch so zu sein. Ich bitte Allah darum, so zu sein. Ich arbeite daran, auch so zu sein, wenn ich nicht so bin. Tayyib, eine 80-jährige Frau sitzt immer mit Frauen. Das ist der Fall heute in arabischen Ländern häufig und auch hier. Manche Schwestern sind, Alhamdulillah, wenn die sich treffen, es geht nur um Allah, um Akhira. Manche, A'udhu Billah, guckt er die Schwestern, die hat ihre Haare geschnitten. Was interessiert dich das? Hast du nichts anderes zu tun? Guckt er, die hat, guck mal, ihr Kleid, der gefällt mir nicht. La ilaha illallah. Hat Allah dich als Wächterin geschickt? Weißt du, sag, wir treffen uns wegen das. 5 Minuten das und eine halbe Stunde lästern. Wallah, man muss Allah fürchten, Azza wa Jalla. Während so einer Sitzung hast du keine Zeit und außerhalb auch nicht. Denn ich habe gesagt, liebe Geschwister, die Leute, die lästern, Punkt 1, sie schenken ihre Hasanat, andere Yawm al-Qiyam. Und wir haben wenige. Falls wir überhaupt welche haben. Wenn nicht, Yawm al-Qiyam musst du von deren Sünden nehmen und die werden, A'udhu Billah, auf deine linke Waagschale hinzugefügt, damit die Sünden erschwert werden und du kippst auf dein Gesicht in Jahannam. Wir schaffen das nicht. Also aufpassen. Kein schlechtes Wort. Lästere nicht über deinen Bruder. Lästere nicht über deine Schwester. Vielleicht ist diese Person besser bei Allah dran als du. Du kannst es nicht wissen. Allahu A'lam. Und vielleicht diese Person, die du auslachst, vielleicht auch, weil sie kein Hijab trägt, die Arme, aber sie betet bei. Vielleicht in ein paar Jahren ist sie bei Allah besser dran als du. Vielleicht wird Allah dich daraus holen und sie daran gehen. Wer weiß. Also sei vorsichtig. Sei wirklich vorsichtig. Diese alte Frau auch saß unter Frauen, die auch immer gelästert haben. Es gibt Majalis al-Iman, Majalis al-Shaytan. Majalis al-Iman wird über Allah geredet, wo der Iman gestärkt wird, erfrischt wird, Alhamdulillah. Wo deine guten Taten, Alhamdulillah, sich vermehren und deine Sünden getilgt werden und zu guten Taten umwandelt werden, bi'idnillahi azza wa jalla. Aber andere, A'udhu Billah, lästern. Diese alte Frau sagt, 80 Jahre alt. Das heißt, sie ist in Gefahr. Sagt, ich habe nicht gebetet, ich habe nicht gefastet, kein Hijab. Und ich sitze mit Frauen, die nur lästern, die mir schaden werden, Yawm al-Qiyam. Bis Allah eines Tages, Alhamdulillah, das ist Rahma von Allah Azza wa Jalla. Allah schenkte die Hidayah. Sie hat mitten in der Sitzung plötzlich ein Licht von Allah bekommen. Sagt, ja Rabbi, was mache ich überhaupt hier? Was tue ich hier? 80 Jahre alt, ich bin kurz vorm Sterben. Und ich sitze immer noch hier, sie ist aufgestanden. Und sie hat Tauba gemacht, Alhamdulillah. Wisst ihr, was sie gemacht hat, ob ihr mir glaubt oder nicht? Die Geschichte des Sheikh Muhammad Hassan, Nabi al-Awdi, erzählt und viele Ulama, mashallah. Diese Frau hat danach den Koran ganz auswendig gelernt mit 80 Jahren. Mit 80 Jahren konnte sie noch den Koran auswendig lernen. Siehst du heute, Schwestern mit 30? Ich kann nicht mehr. Ja, Achti, Allah, ja, die ist mit 30 schon vorbei. Oder Brüder mit 30? Ich kann nicht mehr. Warum kannst du nicht mehr? Der Wille fehlt. Azima. Das ist Koran, Kitab Allah. Es gibt nichts Besseres, womit du zu Allah zurückkehrst, wie seine Worte, die aus Allahs Mund, Subhanahu Azza wa Jalla, rausgekommen sind. Wir vergleichen Allah mit niemandem. Ne? Wenn ich sage Mund oder Allah hat gesprochen, ist nicht, ich ähnele Allah mit niemandem. Allah ist ja kein Mittelgeschick, damit man nicht falsch versteht, inshallah. Diese Frau mit 80 Jahren und achtet jetzt darauf, wie sie starb. Sie geht nach Hause, sie hat den Teppich rausgeholt, Alhamdulillah. Allahu Akbar, Qiyam al-Layl. Nachts gebetet. Wer von uns hat letzte Zeit nachts gebetet? Allahu A'lam. Das ist eine vergessene Ibadah. Wir kennen nicht mehr den Wert dieser Ibadat. Diese Frau, Allahu Akbar, betet. Wisst ihr, was passiert im Sujud? Sie ist gelähmt. Sie wurde gelähmt. Sie konnte sich nicht mehr bewegen. Das Einzige, was sie noch bewegen konnte, war ihr Mund. Sie konnte noch reden. Das ist die Rahma von Allah. Sagt, mein Sohn, im Sujud, in diesem Fall ist es erlaubt, sagt, ich kann mich nicht mehr bewegen. Der Sohn, der einzige Sohn, war geschockt. Der eilt zu seiner Mutter, versucht sie zu bewegen, geht nicht mehr. Aber sie blieb in Form von Sujud. La ilaha illallah. Der Sohn ruft den Arzt, Alhamdulillah, sie wird geholt im Krankenhaus, Allah hat sie geheilt. Allah hat sie geheilt. Sie kehrt aber nach Hause zurück, was macht sie wieder? Teppich wieder auf. La ilaha illallah. Sie betet weiter nachts Gebete, Qiyam al-Layl. Assalamu alaikum. MashaAllah. Das sind Kinder, ich weiß nicht. MashaAllah. Assalamu alaikum. La ilaha illallah. Hey, kleiner Mann. MashaAllah, der macht das jetzt schon. Allahu akbar. Tayyib. Diese Frau, wie gesagt, sie geht nach Hause wieder, öffnet ihr Teppich und Allahu Akbar. Sie betet, wirft sich nieder vor Allah wieder im Sujud. Was passiert wieder? Wieder gelähmt. Aber diesmal hat die Frau erkannt, es gibt kein Zurück mehr. Sie sagt, mein Sohn, ich kann mich wieder nicht mehr bewegen. Und der Sohn eilt zu ihr und den Arzt und sagt, du brauchst den Arzt nicht mehr anzurufen. Dann sagte sie, astaudi'uka Allah, alladhi la tadi'u wada'i'u. Das ist ein Dua, den man macht, wenn man verreist ist. Der Reisende macht Dua für seine Familie. Ungefähr so, ich vertraue euch Allah an, subhanahu wa ta'ala, dem man, wenn man etwas anvertraut hat, dass es nicht verloren geht. Allah wird, subhanahu wa ta'ala, dieses Anvertraute bewahren. Das ist auf Reise, wenn man auf Reise ist. Wallah, so sinngemäß. Dann die Frau sagt Shahada im Sujud und stirbt im Sujud. 80 Jahre alt, Hifdul Quran, ist nie zu spät. Sag nie immer, sag nicht, es ist zu spät. Es ist nie zu spät. Wenn die mit 80 Jahren das geschafft, dann schaffst du es auch mit 30, 20, 41, 50. Jeden Tag, den du von Allah bekommst, als Geschenk, denk, das ist der Tag, an dem ich zurückkehre zu Allah. Das ist der letzte Tag, den ich überlebe. Und deswegen, ich muss heute zurück und ich muss den Tag so leben, ob es der letzte Tag ist. Und es ist die Wahrheit, liebe Geschwister. Der morgige Tag, wallahi, keiner von uns ist sicher, dass er kommt. Ein Scheich sagte, du kannst erst die Brücke überqueren, erst wenn du sie erreicht hast. Heute machen wir Sorgen um morgen, übermorgen, letztes Jahr, 10 Jahre weiter nach vorne, a'udhu billah. Obwohl wir nicht wissen, ob wir morgen zu den Toten gehören oder zu den Lebenden. Ob wir zu den Gefährten, das Jenseits oder das Diesseits, das wissen wir nicht. Und diese Frau geht weiter die Geschichte, subhanallah al-azim. Was passiert? Sie starb in diesem Zustand, im Sujud. Ihr Sohn versucht sie wieder gerade zu biegen, der hat dann Frauen gebucht, damit sie gewaschen werden. Sie haben versucht, die Frau wieder gerade zu biegen. Ging nicht mehr. Sie blieb in diesem Zustand. Sie blieb in Form von Sujud. Man hat sie gewaschen in Form von Sujud. Stellt euch dieses Bild nicht vor. Eine Frau mit 80 Jahren, Hafidah, sie stirbt in Form von Sujud. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt, Al-mar'u yub'athu ala ma mata alayhi. Das heißt, sie starb im Sujud, sie wird Yawm al-Qiyamah auferstehen im Sujud. Allahu Akbar. Sie wird Yawm al-Qiyamah kommen vor Allah in dieser Form, wie sie starb. Was ist das für ein Argument, Yawm al-Qiyamah vor Allah subhanahu wa ta'ala? Was ist das? Und dann hat man, der Sohn sagt, Wallahi, wir haben sie gewaschen im Sujud. Und wir haben sie in Kaffern gelegt, die Leichentuch gelegt, subhanallah, in Form von Sujud. Es ging nicht anders. Sag, Wallahi, wir haben die zu Janase gebracht in Form von Sujud. Wallahi, alladhi la ilaha illahu, wir haben sie beerdigt in Form von Sujud. Und sie wird Yawm al-Qiyamah vor Allah in Form von Sujud kommen. Wie wird dein Ende sein? Wie wird deine und meine sein? Was beschäftigt dich am meisten? Was füllt dein Herz am meisten? Was ist deine größte Sorge in dieser Dunya? Dein Geld, deine Zukunft? Oder dein Qabr, dein Treffen mit Allah Yawm al-Qiyamah und wie du sterben sollst? Wie wird unser Qabr aussehen, liebe Geschwister? Das ist eine Frau. Eine andere Frau rief, eine Frau, die die Toten wäscht. Eine Frau starb. Und die Frau, die sie wäscht, ruft den Scheich an. Ja, Scheich, was ist los? Ich möchte dir ein paar Fragen stellen über eine Frau, die starb. Was ist das Problem, meine Schwester? Sagt, sie starb, ihr linke Hand auf ihr Brust, also hier unter der Brust, über die Bauchnabe, subhanallah, und sagt, und ihre rechte Hand ist auf die linke, wie beim Gebet. Wisst ihr so, wenn ihr beten? Wir machen ja so. Sag in dieser Form, wir versuchen ihre Hände auseinanderzunehmen, sie gehen immer wieder zurück in gleiche Form. Immer wieder. Sag, dann ruf sofort bei der Familie und frag, wie diese Frau gestorben ist. Die haben da angerufen und die sagen, diese Frau starb im Qiyam. Sie stand im Gebet und so ist sie gestorben. So ist sie gestorben. In diesem Zustand ist sie gestorben. Und er sagt noch etwas, was mich noch mehr erstaunt hat. Sag, wir haben ihre Kaffern, ihr Leichentuch geschnitten. Sag, und je mehr wir schneiden, damit es also die richtige Länge hat, sag, wallahi, es verlängert sich immer weiter. Das ist Karama von Allah Azza wa Jalla. Dann hat der Scheich gesagt, frag die Familie, warum? Was ist passiert? Wie war diese Frau? Was hat sie gemacht? Sag, ihr einziger Dua war, Allahum usturni fi dunya wal akhira wa atilli fi kafani. La ilaha illallah. Ihr Dua war, ja Rabbi, bedecke mich im Dunya und Akhira und lass mein Kaffan, mein Leichentuch sehr lang sein, damit ich auch da bedeckt sein möchte. Das ist Haya. Das ist ein gutes Ende, liebe Geschwister. So muss eine Saliha sein. So muss eine Mu'mina sein. Hier noch eine weitere Geschichte, eine Schwester. Nicht, sie starb nicht, aber eine weitere Geschichte, wie eine Saliha sein muss. Eine Schwester in unserer Zeit, wenn wir über Sahaba-Frauen reden, MashaAllah, wir haben gar keine Chance. Aber wir reden von heute, damit man nicht sagt, wenn ihr redet viel über die Frauen von Sahaba. Und die Frauen von Sahaba sagen, das sind die Frauen von Sahaba, dieser Satz genügt eigentlich. Dann wissen wir, welche Frauen es waren. Aber subhanallah, diese Schwester war blind. Sie war blind. Dann eines Tages, nach vielen Jahren, musste sie operiert werden. Man hat gesagt, es gibt eine Chance, inshallah, dass du wieder sehen kannst. Aber man musste dich operieren lassen. Sie war einverstanden, aber ein Mann musste sie operieren. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihr Augen wieder geschenkt. Sie konnte wieder sehen. Nachdem sie wach wurde und konnte wieder sehen, hat sie nur noch geweint. Sie hat nur noch geweint. Man hat sie gefragt, sei doch froh. Allah hat dich geheilt, du kannst wieder sehen. Sie sagt, ich weine nicht deswegen, ich bin Allah dankbar, dass ich wieder sehen kann. Er hat gesagt, ich weine, weil ich zum ersten Mal in meinem Leben mein Gesicht einem fremden Mann zeigen muss. Allahu Akbar. Das ist eine Saliha. Das ist eine Mu'mina, die geht nach dem Rat von Fatima radiallahu anha. Ali ibn Abi Talib sagt, ja Fatima, ayyun nisa'u khayr, nisa'i khayr. Welche sind die besten unter den Frauen? Sagt, allati la yarawna ar-rijal, wa la yarawna hunna ar-rijal. Sagt, das sind diejenigen, ja Ali, welche von den Männern nicht gesehen werden. Und es sind die Frauen, die Männer nicht sehen. Das heißt, die wird gar nicht gesehen, ob draußen oder drin, man bemerkt sie gar nicht. Das ist eine Saliha, eine Mu'mina. Wenn sie rausgeht, man sieht nur schwarz. Gibt nichts zu sehen. Und viele sagen ja, das Gesicht ist nur, ich vertrete die Meinung, dass Niqab Pflicht ist. Was andere vertreten, ist was anders. Ich gehe nach diesen Beweisen, damit ihr wisst, ich will niemanden dazu jetzt überreden. A'udhu billah. Ich will nur das Gute für euch, inshallah. Sheikh ibn Uthaymeen hat gesagt, wenn wir von der Logik reden, die Scharia verbietet alles, was zu Versuchen führt. Stimmt oder stimmt das nicht? Zu Fitna. Die Scharia ist dafür da, um alle Fitnen von uns fernzuhalten. Um uns zu beschützen, unsere Familien zu beschützen, unsere Kinder, unsere Gesellschaft, die islamische Staat, inshallah, zu beschützen. Sagt dann, wie kann es sein, dass die Scharia erlaubt etwas, was zu Versuchen führen kann? Dann sagt er, subhanallah, Allah hat die Frau befohlen, ihr Unterarm zu bedecken. Und was verführt ein Mann mehr, das Gesicht oder das Unterarm? Wenn du eine Frau heiraten willst, gehst du und sagst, bitte zeig mir deinen Unterarm. Ich will sehen, wie dein Unterarm aussieht, damit ich weiß, ob ich dich heirate oder nicht. Oder sagst du, darf ich dein Gesicht sehen? Du siehst ja das Gesicht an. Warum? Weil das ist das Zentrum der Schönheit einer Frau im Islam. Da sind die Augen, da sind die Wimpern, das sind die Augenbrauen, subhanallah, und die spielen eine große Rolle in dieser Schönheit. Da ist ihr Gesicht, da ist ihr Lächeln, da ist ihr Haut zu sehen. Und das ist Fitna für den Mann. Da schaut der Mann direkt hin. Stimmt oder stimmt das nicht? Dann komischerweise, warum verbietet Allah, Unterarme zu zeigen? Und das Gesicht, sagt Ibn Uthaymeen. Und die Frau, wenn ihr rausgeht, muss ja Socken anziehen. Darf ich einfach so barfuß rausgehen, ihre Füße zeigen? Komischerweise, wenn du eine Frau heiraten willst, sagst du bitte, darf ich deine Füße sehen? Ja, wenn ich schöne Füße heirate, ist auch wenn du hässlich bist. A'udhu billah. Stimmt? Ist das nicht so? Du schaust auf das Gesicht. Dann wie kann es sein, dass Allah das erlaubt, subhanahu wa ta'ala, dass man so rumläuft draußen? Und bloß noch diese Demos, wal'iyadu billah. Schwestern erscheinen, wal'iyadu billah, geschminkt. Und will dazu rufen, zu Haqq. Geschminkt vor Brüdern. Umsingelt von vier, fünf Löwen, mashallah. Und sagt, ich mache Da'wah ila Allah. La ilaha illallah. Wo leben wir? Diese Frau, diese Saliha sagt, was hat sie gesagt? Sie weint, weil sie das erste Mal in ihrem Leben ihr Gesicht zeigen muss. La hawla wa la quwwata illa billah. Eine Schwester hat einmal bei einem Sheikh angerufen, hier in arabischen Sender. Sie weint, sie weint. Das sind Beispiele für euch Schwestern, inshallah, und für uns auch Brüder. Das ist nicht nur für die Schwestern, was ich gerade sage. Wir Männer müssen uns auch schämen, wenn ich solche Schwestern höre, dass sie so sind. Wallah, ich schäme mich. Wie ein Sheikh sagt, wenn die Frauen so sind, wie wir sie kennen, dann werden wir uns wünschen, dass sie die Umma heute führen. Das ist die Wahrheit. Viele Schwestern sind stärker als Brüder, mashallah. Und sie in Palästina, in anderen Ländern, wie sie wie sie da für die Wahrheit steht, Achi, dann wundert mich das. Allahu Akbar, Achi. Eine Schwester ruft an beim Sheikh, ja Sheikh, wir hatten eine Frage gehabt, sie hat geweint, sie konnte nicht mehr reden. Was hast du, Schwester? Der Sheikh hat gesagt, ich habe gedacht, die hat eine große Sünde gemacht. Ich dachte, sie hat eine gewaltige Sünde gemacht. Ich sage, ja Allah, was hat die arme Frau gemacht, dass sie so weint? Sagt der Sheikh, ich habe direkt einen Sinner wieder. Ajalan Allahu Iyyakum min az-Zina. Sagt, Schwester, rede, was ist dein Problem? Die bringt dir sogar den Sheikh zum Weinen. Sagt, ja Sheikh, ich habe gestern mein Wittergebet verpasst. Sie hat ihr Wittergebet verpasst. Das ist der Grund, warum sie geweint hat. Das ist eine Saliha. Das ist eine Mu'mina. Das ist eine tugendhafte Frau, die man heiraten muss. Ist das nicht so? Hat nicht Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gesagt, alaihi salatu wassalam, dass man die Frau heiraten muss, ja, die Diener, die, wenn du sie anschaust, was passiert dann? Sie erfreut dein Herz. Sie bereitet dir Freude. Und dann sagt, wenn du ihr Anweisungen gibst, Befehle erteilst, aber nicht im Schlechten, keine Frau darf ihr Mann gehorchen, wenn er sagt, leg dein Hijab ab. Und so einen Mann darf man nicht heiraten, weil er kein Dien hat. Niemals ein Mann, der Dien hat, wird seiner Frau sowas befehlen. U'iyadu billah. Eine Frau, die, wenn du sie siehst, sie bereitet dir Freude. Wenn du sie anschaust, du bist glücklich, zu Hause und draußen. Zu Hause wie denn? Das ist ein langes Thema eigentlich. Und wie ist es draußen gemeint? Draußen gemeint, dass wenn er weiß, meine Frau ist draußen, sie ist komplett verschleiert von oben bis unten. Kein fremder Mann darf meine Frau sehen. Keiner darf wissen, wer meine Frau ist. Das ist eine Perle, die man bewahren muss. Kennt ihr diese Muschelperle? Was macht die Muschelperle, wenn sie Gefahr bemerkt? Schließt sofort. Warum? Weil da ist etwas Wertvolles drin. Da ist keine Tomate drin, sondern das ist eine Perle. Das ist eine wertvolle Perle. Ein Juwelier, weißt du, habt ihr je einen Juwelier gesehen, der subhanallah die Perlen vor der Tür legt, damit jeder sie anfassen darf? Damit jeder sie angucken darf? Nach oben, rechts, links? Nein, aber Tomaten liegen draußen. Stimmt? Jeder darf anfassen. Das ist eine Perle, das ist eine Mu'mina, eine Saliha. Sie muss von oben bis unten bedeckt sein. Warum macht das Allah? Will Allah die Ummah unterdrücken? Nein. Will Allah die Muslime unterdrücken? Nein. Wallahi al-Azim, das ist ihr Schutz. Viele Frauen, und das kann man heute, die Statistiken beweisen das auch, die meisten Frauen, die vergewaltigt werden, sind die Entblößten. Sind die, die sich zur Show stellen draußen, ihre Reize zeigen, dann wundern sie sich, warum sie angemacht werden. Wal-Iyadu billah. Wunder dich nicht. Ich habe gestern dem Bruder auch ein Beispiel gegeben. Dann wiederhole ich, wie die Schwestern nicht da waren. Ein Scheich damals, ein Azhar in Ägypten, ein richtiger Scheich, saß und hat viele Schüler gehabt. Manche der Schüler sind nicht verheiratet, die Armen sind schwach geworden, haben bestimmte Frau angemacht. Allah yahdihim wa yahdina inshallah. Die Frau ist wütend geworden. Sie ist zum Scheich gegangen, sagt, ja Scheich, halt deine Schüler von mir fern, die machen mich die ganze Zeit an. Und der Scheich, der Arme, der erste Blick hat gesehen, dass sie nicht bedeckt war. Ihr Beine waren zu sehen, ihr Haar war zu sehen. A'udhu billah, Allah yahfadna. Dann sagt der Scheich, meine Tochter, was machst du, wenn du eine Schüssel hast, voller Fleisch ist, welcher offen ist? Was machst du, wenn du siehst, dass Hunde um diese Schüssel herum sind? Hungrige Hunde. Was wollen die Hunde dann? Sagt, ja, das Fleisch. Sagt, was machst du? Ich schlage sie zurück. Ja, die sagt, das sind hungrige Hunde. Ein Biss, wal-Iyadu billah, kann dich zerstören, wal-Iyadu billah. Ist gefährlich, ist Gefahr. Du begibst dich in Gefahr, du kannst gegen sie nicht kämpfen. Dann hat die gesagt, ja, was soll ich denn machen? Sagt, ganz einfach, meine Tochter, ganz einfach. Bedecke das Fleisch, dann gehen die Hunde weg. Ist das nicht so? Ein Saliha wird nicht einfach so angemacht auf der Straße. Der hat Respekt, Würde, die man direkt sehen kann. Ein Kafir traut sich nicht bei einer Saliha mit Niqab. Aber wenn eine Frau entblößt ist, wal-Iyadu billah, was passiert mit ihr? Man hört überall heute Vergewaltigung, a'udhu billah. Manche werden sogar ermordet. All das warum? Weil sie nicht bedeckt sind. Also der Islam schützt die Frau. Und guck mal, liebe Geschwister, wenn eine Schwester auf der Straße rausgeht, a'udhu billah, ohne Hijab, ohne Niqab, unverschleiert, wal-Iyadu billah, sie verursacht eine große Versuchung. Sie lädt zu Sinne ein. Und das ist keine Kleinigkeit. Keine Kleinigkeit. Das heißt, du, als Schwester, wenn du so rausgehst, wal-Iyadu billah, was passiert dann? Du verursachst, du bist ein Grund für viele weiteren Sünden, die begangen werden. Du bist der Grund dafür, dass Männer dich angeguckt haben, wal'iyadu billah. Du hast sie dazu eingeladen, dann trägst du nicht nur deine Sünde, sondern alle Sünden von denjenigen, die dich angeguckt haben. Wenn 1000 Männer dich anschauen, dann hast du 1000 Sünden plus deiner noch dazu, wal'iyadu billah. Und wer von uns ist bereit, Sünden von anderen zu tragen? Wir haben doch genug Sünden, wal'iyadu billah. Deswegen eine Saliha muss aufpassen. Ein weiterer Beispiel für eine Saliha, eine Mu'mina. Diese Frau ist auch in unserer Zeit passiert. Ihr Mann, subhanallah al-azim, war gesund, bis er blind geworden ist. Er wurde blind, miskin. Was hat sie gemacht? Der war blind und unfruchtbar. Aber er war ein Salih, ein frommer Mann. Guck mal, wie Saliha sich zu verhalten hat im Islam. Diese Saliha, nachdem ihr Mann blind wurde, sie ist diejenige war, die mit ihrem Mann ein letzter Drittel der Nacht aufgestanden ist und gebetet hat mit ihrem Mann zusammen. Und dann immer kurz vor Fajr nimmt sie ihren Mann von der Hand und bringt ihn bis zur Moschee. Die beten Fajr und Moschee und kehren nach Hause zurück. Immer, bis der Mann starb. Das ist eine Saliha. Es gibt eine andere Schwester, die war stumm. Ihr Leben lang konnte sie nicht reden, aber war eine Saliha. Ist auch in Ägypten passiert. Eine fromme Frau, eine tugendhafte Frau. Und ihr Mann, subhanat Qiyam al-Layl gemacht, hat gebetet, sie auch, sie haben gespendet, sie haben alles versucht, bei Ärzten, Allah hat es nicht gewollt, subhanahu azza wa jalla. Aber sie war stumm und ist nachts aufgestanden und hat gebetet. La ilaha illallah. Wisst ihr, was passiert? Eines Tages lag ihr Mann auf seinem Bett und hört jemand reden im Zimmer. Ist keiner da, oder seine Frau. Er sagt, wie meine Frau redet? Er war überglücklich. Meine Frau kann jetzt reden nach langer Zeit, nach Qiyam al-Layl, nach so langen Duas, die wir gemacht haben. Jetzt kann meine Frau endlich reden. Er geht ins Zimmer, seine Frau sagt Shahada und stirbt. Allahu Akbar. Warum? Weil sie war eine Saliha. Eine Mu'mina. Noch eine weitere Geschichte, die habe ich von Sheikh Mohammed Hassan gehört. Eine wunderschöne Geschichte. Die habt ihr für die Brüder, die Arabisch kennen, die haben es bestimmt gehört. Aber ich sage es weiterhin, diejenigen, die es nicht verstehen, ist unsere Pflicht im Islam. Wenn wir was hören, was uns Nutzen bringt, muss man es weitergeben unseren Geschwistern. Wir sollen nicht geizig sein, inshallah. Sheikh Mohammed Hassan hat seinen Vortrag wie immer. Ein Schüler kommt zu Sheikh Mohammed Hassan und sagt, ja Sheikh, ich muss dir was sagen von meiner Mutter. Meine Mutter hat mir gesagt, hat mir befohlen zu sagen, geh zu Sheikh Mohammed Hassan, sag ja Sheikh, meine Mutter sagt, nach dem Vortrag sollst du zu mir kommen. Dann hat er gesagt, worum geht's? Der Junge konnte das nicht sagen, sagt er nein. Die hat gesagt, du musst einfach kommen, fertig. Sheikh Mohammed Hassan sagte, es ist ein Geheimnis. Ist irgendwas nicht in Ordnung, ich muss dahin. Subhanallah al-Azim, Sheikh Mohammed Hassan, barakallahu fih, was macht er nach dem Dars? Geht mit dem Sohn, sagt, es ist ein alter Dorf, ein alter Wege, und wie eine kleine Höhle war die gewohnt, subhanallah. Arme Menschen, sag ich, gehe und komme in diese Wohnung rein. Ich sehe eine alte Frau, fast 90 Jahre alt. Eine alte Frau, nur am Weinen. Dann hat er mit viel Rahma gesagt, meine Mutter, was hast du? Was hast du? Was denn? Bist du krank? Wenn du krank bist, holen wir dir einen Arzt sofort. Ich kenne viele Ärzte, die werden sofort kommen. Die weint weiter, sagt mein Sohn, nein, nein, ich kenne meine Lösung, ich kenne meine Medizin. Achtet bitte darauf, was sie sagt, ja? Und Brüder und Schwestern sollen darauf achten, sehr mit dem Herzen, inshallah. Der sagt, meine Mutter sagt, was hast du, brauchst dich nicht zu schämen, sag mir einfach. Sagt er, nein, nein, mein Sohn, ich weiß, was mein Problem ist. Ich weiß, wo mein Problem liegt, ich weiß, wo meine Medizin liegt, meine Heilung, ich weiß wo. Sie braucht keine Medikamente, sie braucht keine Tabletten, a'udhu billah, sie braucht keine Antidepressiva. Nein, das braucht sie alles nicht, weil die Heilung unserer Seele liegt nicht in Tabletten, sondern im Koran und der Sunna, im Befolgen der Koran und Sunna und den wahren Weg. Darin liegt unser Erfolg, im Dhikrullah, in Tilawat al-Quran, da liegt unsere Heilung. Die Umma ist krank, weil sie sich vom Koran entfernt hat. Und das Sunna von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Die Frau weint, dass ihr Mohammed hat sich Sorgen gemacht. Sagt, mein Sohn, warum hat mich Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seit 3 Nächten nicht mehr besucht in meinen Träumen? Allahu Akbar. Das heißt, sagt der Sheikh, das bedeutet, ihr Leben lang, fast jede Nacht hat sie Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gesehen. Außer diese 3 Nächte kam nicht Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Das ist ihr Sorge. Das ist ihr Problem gewesen. Das ist das, was sie krank gemacht hat. Wir müssen verreisen bis Mekka und Medina, Hajj. Und dabei besuchen wir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dann sagte der Sheikh, manche wandern aus, bis sie Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehen damals. Und manche, subhanallah, sagt, besucht sie Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wie war diese Frau? Wie fromm und wie tugendhaft war diese Frau, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sie jede Nacht besucht hat? Womit hat sie das verdient? Taqwa Allah azza wa jalla. Und die Liebe zu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Und befolgen der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sie hat ihn geliebt. Sie hat ihn geliebt. Und nicht nur geliebt Worten, nicht nur was, sondern Haqq, sie hat ihn wirklich geliebt, diese Frau. Dann sagt Sheikh Mohammed Hassan, wann hast du das letzte Mal Mohammed sallallahu alaihi wasallam deinen Traum gesehen? Oder hast du überhaupt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gesehen? Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt auch, derjenige, der mich im Traum sieht, er hat mich wirklich gesehen. Denn der Shaitan, aduallah, nimmt nicht meine Gestalt an, sagt alaihi salatu wassalam. Eine Ehre für diese Frau. Sheikh Mohammed Hassan sagt, ich bin rausgegangen. Wallah sagt, ich habe den Weg gar nicht mehr gesehen. Ich wusste nicht mehr, wohin. Das hat ihn so sehr betroffen. So sehr. Eine alte Frau. Sie ist weder Da'iya, noch eine Alima, noch irgendwas anderes. Eine Frau, eine Basite, eine arme, bescheidene Frau. Aber Allah sah in ihr Herz und hat ihre Taten gesehen. Wir kennen sie nicht. Ist nicht so Berühmtheit geworden, wie wir heute alle wünschen, berühmt zu sein, ein super Da'iya zu sein oder ein super Sheikh zu sein. Wie die Brüder das nennen heute, Deutschland sucht einen super Sheikh oder super Da'iya. Wir müssen Allah fürchten, Azza wa Jal. Wir machen es nicht für diese Superstars und so ein Quatsch. Wenn dann machen es für Allah Azza wa Jal. Sahaba radiallahu anhum, so viele Taten für Allah bewahrt, dass keiner sie gesehen hat. 21 Jahre ein Tabi'i fastet und seine Frau weiß es nicht. Allahu Akbar. Ein anderer Tabi'i, sein Auge seit 3 Jahren, er kann damit nicht sehen. Ist blind auf ein Auge und seine Frau weiß es nicht. Die klagen nicht. Die behalten es für Allah. Ikhlas. Umar ibn Abd al-Aziz tut so, ob er schläft, bis seine Frau einschläft und schleißt sich raus aus dem Bett und betet die ganze Nacht. Heute, meine Frau, ich stehe jetzt auf, ja? Ich mache Qiyam und ich schreibe es auf. Sag es den Brüdern weiter später. A'udhu billahi. Inna billahi wa inna ilayhi raji'un. Werbung. Ich bin der Sheikh, ich bin der Da'i, ich bin der Alim, du hast keinen Ilm, ich habe einen. A'udhu billahi. Bleib auf dem Boden. Du bist niemand. Wir sind nichts. Hier noch eine Geschichte für meine Schwestern, inshallah. Und für die Brüder genauso. Es geht um eine Frau namens Mu'adha al-Adawi. Das ist eine Schülerin von Aisha radiallahu anha. Tarbiyatu Aisha radiallahu anha. Das ist Erziehung von Aisha. Jetzt, wollte ich gestern erzählen, habe ich vergessen, subhanallah, ich kam nicht dazu. Mu'adha al-Adawiyya, sie heiratet einen Mann namens Silata ibn Ashyam, auch ein Tabi'i. Sein Neffe, diese Hochzeitsnacht, was haben die gemacht? Das ist bekannt auch in arabischen Ländern, dass man die Frau vorbereitet, alhamdulillah, sie schön macht, alhamdulillah, das Zuhause schön macht, mashallah, ausschmückt, mashallah, schöne Möbel, nicht bei damals gab es diese Möbel von heute, so einfach Dekor, mashallah. Schon Duft, Bukhur, Itr, das ist Handel, gehört zum Islam dazu. Der Islam ist nicht eine Religion, wo du, A'udhu Billah, dich von allem entfernt, darfst dich nicht freuen, wie viele das machen. Siehst du manche Leute an ihren Gesichtern, denkst du, A'udhu Billah, was ist mit dir los? Da denkst du, das trägt die Sorge der ganzen Menschheit. Du bist doch Muslim, lach doch. Allah, wir haben gestern gesagt, lächle doch. Lächeln im Gesicht deiner Frau, komm nach Hause mit einem Lächeln. Nicht mit einem Gesicht, A'udhu Billah, denkt die Frau, A'udhu Billah, lieber bleibt bei der Arbeit, nicht nach Hause zu kommen. Muss man aufpassen, liebe Geschwister. Darüber reden wir ein anderes Mal, inshallah, ausführlich. Mu'adatu al-Adawiyya wird vorbereitet für ihren Mann. Schön gemacht, mashallah, eine hübsche Frau. Noch dazu, was eine schöne Frau noch schöner macht, ist die Tugendhaftigkeit. As-Salah. Eine hübsche Frau plus noch eher tugendhaftig ist viel hübscher als eine einfache hübsche Frau, die keinen Dien hat. Mit Sicherheit. Warum? Weil dazu gehört das Licht des Iman. Der ihr Gesicht noch mehr zum Ausstrahlen bringt. Ein Gesicht, das nicht jeder sehen darf. Nur ihr einziger Mann darf sie sehen. Und in der Silat ibn Ashyam wird auch vorbereitet für seine Ehefrau, für Hochzeitsnacht. Man nimmt in dieser Sauna, Arab, nicht deutsche Sauna, Vorsicht, wie sie heute auch. Es ist eine arabische Sauna, getrennt, Männer, Allah, Alhamdulillah, Masturin, Aura, alles bedeckt, Wallahi, Alhamdulillah. Der Mann wird, kennt, es gibt ja Räume, die richtig heiß sind. Wallahi, das ist gefährlich. Wenn man das sieht, kriegt man Angst, dann kriegt man keine Luft mehr. Khair, inshallah. Der Mann wird dahin gebracht, dann fertig gemacht, Alhamdulillah, parfümiert, schön angezogen, dann bringt man ihn zu seiner Frau nach Hause. Er kommt rein, sieht eine wunderschöne Frau, wunderschöne Braut, eine Saliha noch dazu, tugendhafte Frau, die auf ihm wartet mit gesunkenen Blicken vor ihren Mann, diese Schamhaftigkeit. Das ist der Schmuck einer Ehefrau im Islam. Allahu A'lam, subhanahu azza wa jalla. Dann, er schaut, was macht er das Erste? Allahu Akbar. 2 Raka'at. Seine Frau redet nicht viel. Sie steht auf und Allahu Akbar. Beten beide zusammen, bis Fajr. Wir haben bis Fajr gebetet. Das ist eine islamische Hochzeit. Das ist eine Hochzeitsnacht von Salihin, von Menschen, die Allah fürchten, von tugendhaften Dienern Allahs. Was passiert dann, subhanallah? Am nächsten Tag, sein Neffe hat das mitbekommen, er hat ihn getadelt. Er sagte, was ist mit dir los? Das ist deine Hochzeitsnacht. Allah yahdik. Das ist deine Hochzeitsnacht. Es ist Zeit zum Qiyam al-Layl die ganze Nacht. Sagte mein Sohn, du hast mich erstmal in einem Ort gebracht, das ist die Sauna gemeint, wo die warmen, richtig heißen Räume sind. Du hast mich dahin gebracht, du hast mich an Jahannam erinnert. La ilaha illallah. Wer von uns denkt heute so? Du hast mich an Jahannam erinnert. Sag, dann hast du mich an einem Ort gebracht, die Wohnung, wo die Braut ist. Eine wunderschöne Wohnung, riechte, duftete gut und eine wunderschöne Braut. Du hast mich an Jannah erinnert. Sagt dann, die ganze Nacht schwebten meine Gedanken zwischen Jannah und Jahannam und ich konnte nichts anders tun, außer zu beten. La ilaha illallah. Wer von uns feiert seine Hochzeitsnacht? Musik. A'udhu billah, Frauen und Männer zusammen. Die Brautgabe steht da zur Show, jeder kann alles sehen. La hawla wa la quwwata illa billah. Ist es nicht so, Achi? Wallah, Musik. Guck, Musik. Halbnackte Frauen. Betrunkene Männer. The Youth. Wisst ihr, der Youth ist jemand, der keine Eifersucht im Herzen hat, überhaupt kein bisschen. Das heißt, dieser Mann betritt nicht das Paradies. Er wird das Paradies nicht betreten. Wie kannst du sagen, du bist eifersüchtig und du bringst deine Frau und stellst sie mitten auf der Tanzfläche mit Minirock? Tanz, meine Frau, ich bin stolz auf dich. Und wenn sie den Mann kein Küsschen gibt auf rechte und linke Wange, ist er sauer auf sie. La ilaha illallah. Du bist ein Mann noch? A'udhu billah, verkauf sie doch einfach. Warum behältst du sie noch? Wenn andere Männer einen Anteil daran haben dürfen, wal'iyadu billah. Und dann geht er, wenn einer sie anschaut oder hinter ihr tanzt, komm her, sagt er. Messerstecherei, tot. Ist das nicht so? Wallah, in unserer Heimat ist oft passiert. Und in anderen Ländern genau. Eine Hochzeit wurde zu beerdigen. Janaze. Wallah al-Azim, warum? Weil Allah subhanahu azza wa jal erzürnt ist azza wa jal. Und diese Ehe, wallah, wird nicht gesegnet. Eine Ehe, die mit Haram beginnt, wird kein Segen haben. Manchmal sogar findet gar nicht statt. Weil alles spricht gegen Koran und Sunnah. Gegen Al-Haq, gegen der Wahrheit. Diese Mu'adatul Adawiyyah. Wisst ihr, wie sie ihr Leben verbracht hat? Verzeiht mir, Brüder und Schwestern, wenn es zu viel wird. Drückt einen Stopp. Ich gehe nach Hause. Sag einfach Bescheid. Ich rede viel. Möge Allah mir vergeben. Tayyib. Mu'adatul Adawiyyah. Diese Frau, wisst ihr, was sie sagt, wenn sie morgens aufwacht? Und das ist der Iman. Das ist eine fromme Frau, die verstanden hat, warum sie auf dieser Dunya existiert. Wenn sie morgens aufwacht, die sagt, vielleicht ist das heute mein letzter Tag. Vielleicht wird das hier mein letzter Tag, den ich überlebe. Dann verbringt sie den Tag am Fasten. Sie fastet und noch dazu, sie betet bis Abend. Ihre Jariya, die mit ihr für sie gearbeitet hat, sagt, Wallahi, jedes Mal, wenn ich sie gesucht habe, ich fand sie immer in ihrer Gebetsnische. Im Gebet, im Qiyam, im Sujud, im Vorbeugen, im Niederwerfen oder Koran-Rezitation oder Dua, während sie weint. Das war ihr Leben. Sagt ihr dann, wenn das Abend wurde, Fastenbrechen, was denkt diese Frau? Ah, vielleicht ist das meine letzte Nacht, die ich überlebe. Sie verbringt die Nacht im Gebet, bis Fajr. Sie schläft ein bisschen nach Fajr, wacht sie auf und sagt, Subhanallah, vielleicht ist das mein letzter Tag und betet wieder. Nawafil ohne Ende. Eine Beziehung zwischen ihr und Allah ist vorhanden. Eine Liebe zwischen ihr und Allah ist vorhanden. Die Sehnsucht nach Akhirah ist da. Die Frau hat begriffen, dass Dunya nicht das wahre Leben ist, sondern Al-Akhirah ist das wahre Leben. Dafür muss man sich vorbereiten. Al-Hassan al-Basri sagt, der Mu'min oder Mu'mina ist nur noch beschäftigt mit seinem Proviant, welcher er braucht für seine ewige Reise, für seine lange Reise Richtung Akhirah. Das ist die Sorge eines Mu'min. Was ist unser Proviant? Auto, Geld? Nein. Sondern Iman und A'mal al-Salih. Die guten Taten, die wir verrichten jeden Tag. Mu'adatul Adawiyyah. Ihr Vater, ihr Mann und ihr Sohn starben. Wo? Nicht in der Kneipe oder so, sondern im Dschihad fi Sabilillah. Beide sind starben. Die Frauen haben sich versammelt, um zu ihr zu kommen und um sie für Ta'ziyah, das heißt, um ihr Beileid auszusprechen, um sie zu trösten. Was sagt sie? Sagt, wenn ihr gekommen seid, um mich zu trösten, dann ihr braucht nicht zu kommen. Bleibt da, wo ihr seid. Aber wenn ihr gekommen seid, um mich zu beglückwünschen für dieses Geschenk, dann ihr seid willkommen. Warum? Yachi, der Shahid wird befreit vom Qabr, die Fitna im Qabr. Und darf 70 von seiner Familie mitnehmen in Jannah, die für Jahannam geschrieben waren. Solange die kein Kuffar sind natürlich. Und Yawm al-Qiyamah wird er gekront von Allah Azza wa Jal. Eine Krone, die Perle, die da drauf ist, besser als die ganze Dunya und alles, was drauf ist. Und sein erster Tropfen, der aus ihm rauskommt, Allah vergibt ihm all seine Sünden. Und er sieht seinen Platz im Jannah. Er sieht seinen Platz im Jannah. Und vieles. Und er spürt nichts vom Tod. Die Ulema sagen, das Hadith, Allah A'lam, sagt, wie ein Ameisenkneifen. Mix nichts. Es ist Befreiung von Allah. Das heißt, die Frau will damit sagen, ihr braucht mich doch nicht zu trösten. Wofür wollte er mich trösten? Nachdem der Imam starb, Hassan al-Basri, rahimahullah, sagte, diese Frau hat danach keine Bettlage benutzt. Das heißt, unter ihr hat nichts mehr gelegen. Sie schlief nur noch auf dem Boden. Sie wollte sich von Dunya komplett lossagen. Und dann ist sie gegangen zu ihrer Stieftochter und hat gesagt, ja, Bunayyati, jetzt achte darauf, was sie sagt. Die sagte, glaub mir, ich wünsche mir nicht, in dieser Dunya länger zu bleiben, außer, sagte, nicht wegen dem Genuss des diesseitigen Lebens, nicht um das Diesseit zu genießen, nicht wegen dieser Wind, der weht, oder diese kalte Brise am frühen Morgen, um es zu genießen. Das heißt allgemein, ich will nicht wegen Dunya hier bleiben. Sagt aber, mein Wunsch hier länger zu bleiben ist, dass ich Allah subhanahu wa ta'ala näher komme, noch näher komme durch die Taten, die er mir ermöglicht hat, durch Gebete, durch Fasten, durch Almosen, durch Nachtsgebete, durch Nafila, das Gute gebieten, das Schlechte verbieten. Durch die guten Taten versuche ich jeden Tag Allah näher zu kommen. Das ist der Grund, warum ich weiterleben möchte und ich hoffe noch dazu, dass Allah mich mit meinem Mann vereint, yawm al-qiyam al-jannah. Mu'adat al-Adawiyya, eine Schülerin von Aisha radiallahu. Als sie am Sterben lag, kurz vorm Sterben hat sie gelacht und geweint. Geweint und gelacht, verzeiht. Dann hat man sie gefragt, warum hast du geweint? Und warum hast du plötzlich dann wieder gelacht? Sie sagte, ich habe geweint. Warum weinen wir heute? Warum weinen wir heute? Sie hat gesagt, ich habe geweint aus einem Grund. Ich muss das Gebet, das Fasten und die Nachtsgebete verlassen. Ich kann nicht mehr beten. Wenn ich sterbe, meine Taten hören auf. Ich kann nicht mehr beten. Ich kann nicht mehr fasten. Ich kann nicht mehr zu Allah, mich vor Allah niederwerfen. Das ist der Grund, warum sie weint. Weil die wird sich von Ibadat trennen müssen. Heute die meisten weinen beim Sterben, weil er sein Grundstück hinterlassen hat. Wallahi. Weil er, a'udhu billah, sein Leben noch nicht richtig genossen. Ich bin noch zu jung. Ich will weiterleben. 80 Jahre ist noch zu jung. La ilaha. Sie weint aus dem Grund, weil sie nicht mehr beten kann. Nicht, weil sie ihre Schönheit verlieren wird. Ihre Zuhause. Nein, nur wegen Ibadat. Dann hat sie gesagt, warum hast du gelacht? Sie sagte, ich habe gelacht. Weil als ich dann am Stern, als ich so lag, ich sah, wie Geschöpfe aus dem Himmel herabkamen, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Malaika. Sagt, sie haben ausgestrahlt. Sehr weiß. Sie strahlten Licht aus. Sag, und unter ihnen war mein Mann, Abis Sahba. Er war gekleidet mit einem grünen, zwei grünen Gewänder und lächelte mich an. Da habe ich ihn angelächelt. Ich wusste, dass Allah mich holt und mich vereint mit Abis Sahba im Jannah. Und direkt danach sagte sie Shahada und starb. Das ist eine Saliha. Das ist eine fromme Frau, liebe Geschwister. Darauf muss man achten, liebe Geschwister, Brüder besonders, wenn ihr heiraten wollt. Die Frau wird wegen vier verheiratet, geheiratet. Gewöhnlich. Heißt nicht, dass Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagt, heiratet die und die und die, sucht euch das. Nein. Gewöhnlich bei den Menschen, die Männer achten meistens darauf, auf Schönheit, Jamalha, ihr Schönheit, ihr Aussehen. Dann kommt Maluha, Hasabuha, Maluha, das heißt, ihr Besitz, wenn sie reich ist. Wa Hasab, Hasab heißt Stamm, glaube ich, oder? Das heißt, wenn sie eine reiche, Abstammung, Barakallahu fik, Abstammung, wenn der Vater eine Position in der Gesellschaft hat, Präsident, König, Minister, Prinz, Allahu a'lam, viele achten sehr darauf. Aber dann sagt Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, nimm die, die dienert. Such dir die aus, die dienert. Die, Talibat Yadak, was heißt das? Das ist ein Spruch. Das heißt, du wirst glücklich leben. Du wirst ohne Probleme leben. Du wirst keine Sorgen haben. Du wirst der Gewinner sein. Du hast einen Gewinn dadurch erlangt. Eine Saliha, eine Mu'mina. Ad-Dunya Mata'a wa Khayru Mata'a Ad-Dunya Zawjatun Saliha. Das Diesseit, sagt Rasulullah sallam, ist ein vergänglicher Genuss. Und der beste Genuss in diesem vergänglichen Genuss ist eine fromme Frau. Eine tugendhafte Frau, sagt Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Wenn ihr Mann sie anschaut, sie bereitet ihnen Freude. Und das ist damit auch zu Hause gemeint, liebe Geschwister. Das vernachlässigen viele Schwestern. Das verstehen viele Schwestern falsch. Viele Schwestern nach 3 Monaten, sie läuft zu Hause rum. Die Haare sind stäubig schon. A'udhu billah. Spiegel kennt sie gar nicht mehr. Vor der Ehe, stundenlang vom Spiegel. Nach der Ehe, Spiegel kennt sie gar nicht mehr. Warum? Weil sie sagt, das ist nicht das Wichtige, ich bin fromm, ich bete, ich faste, Alhamdulillah, ich koche für meinen Mann, ich kümmere mich um die Kinder, aber was ist mit der Seite? Dann sagt eine Schwester, hat sehr schön das darüber gemacht, hat sie geschrieben, natürlich nicht gesprochen. Sie sagt, ich habe nach drei Monaten, als ich verheiratet war, habe ich durch Haushalt und die Kinder mein Aussehen vernachlässigt. Er sagt, ich habe Manchmal tagelang schaue ich mich in den Spiegel. Sagt aber, vorher habe ich stundenlang vom Spiegel gestanden. Warum ich das erwähne? Weil viele Brüder leiden. Viele Brüder haben Probleme. Durch solche Sachen geschehen auch zu Hause große Probleme. Und kommt es zu Scheidung. Diese Schwester sagt, Subhanallah, nach 3 Monaten, bis mein Mann zu mir kam und hat mir einen Satz gesagt, der mich zum Nachdenken gebracht hat. Hat er dann zu ihr gesagt, setz dich bitte hin mit einem Lächeln im Gesicht, nicht Gewalt, ne? Gewalt bringt gar nichts. Keine Strenge, keine Härte, sondern gütig sein mit der Frau, auch sie aufklären mit Rahma, dann wird es auch verstehen, sie ist ein Mensch und kein Tier, oder Iyadu Billah, wie manches tun. Schläge und so, die Muster, na, Auge ist keine Sklave. Tayyib, dieser Mann sagt, Alam tu'ahidini an takuni saliha. Alam tu'ahidini an takuni saliha. Hast du mir nicht versprochen, tugendhaft zu sein während der Ehe? Sagt sie, ja. Sagt, das Erste, an was sie gedacht hat, war Gebet, Fasten, mein Hijab. Hat sie gefragt, sagt, habe ich meine Gebete vernachlässigt? Habe ich irgendein Gebet verpasst? Faste ich nicht? Doch, ich faste, ich bete, ich halte meine Gebete fest, Alhamdulillah. Sagt er, vielleicht mein Hijab, meinte er. Dann hat sie ihm gesagt, hast du etwas an mir gesehen, was nicht tugendhaft war? Sagt, ja, lächeln. Lächeln hat er ja gesagt. Sagt ihr, meinst du meine Gebete? Ich bete doch. Sagt er, nein, ich bezeuge, dass du richtig betest, pünktlich auch. Sagt er, was dann? Mein Fasten, sagt er, das bezeuge ich auch, dass du es tust. Sagt sie, mein Hijab, hast du mich gesehen, ich bin ohne Hijab rausgegangen? Oder ich trage den Hijab anders, als Allah will? Sagt er, nein, ich bezeuge auch, dass du den Hijab richtig trägst. Sagt er, was denn sonst? Dann sagt er, du machst dich nicht mehr schön für mich. Du machst dich nicht mehr schön für mich. Dann hat sie gesagt, sauer wieder. Sie selber erzählt, sagt, ich bin sauer geworden. Sagt, was hat das mit Tugendhaftigkeit zu tun? Das hat doch damit nichts zu tun. Sagt, ich gehorche doch in allem. Sagt er, ja, das tust du. Aber in diesem Punkt hast du vernachlässigt. Mit Rahma, mit Liebe hat er gesagt. Sie sagt, ja, beweisen wir. Wir rufen jeden Gelehrten an, der soll es beweisen, dass das zur Tugendhaftigkeit gehört. Eine Ehefrau im Islam. Sagt, ich brauche keinen Gelehrten anzurufen. Sagt er, aha, weil ich weiß, dass du falsch bist. Du wusstest, dass du kein Argument hast. Deswegen. Sagt er, nein, nein, nein. Sagt er, ich habe Beweise aus einem Hadith. Und der Hadith genügt. Sagt er, wo, bring mir den Hadith. Sagt er, قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة الصالح أفضل ما يكنز الناس إذا نظر إليها سرت وإذا أمرها أطاعته إذا غاب عن حفظته بما حفظ الله سبحانه وتعالى أو كما قال صلى الله عليه وسلم جميس sagt er, der Mann zu seiner Frau hört zu, hör richtig zu, was Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt, die Voraussetzung einer frommen, tugendhaften Frau. Sagt erstmal, das Beste, Kenz ist ein Schatz. Man hortet ja einen Schatz, Gold. Und das sagt er, der beste Schatz, was ein Menschen horten kann, ist eine tugendhafte Frau. Das ist das Beste, was einen besitzen kann, haben kann, ist eine Saliha, eine fromme Frau. Und der Hadith bestätigt auch, der andere Hadith, den wir gesagt haben, das mit dem vergänglichen Genuss. Tayyib. Und sagt er, okay, weiter. Sagt er, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ist der beste Schatz, den man haben kann. Aber jetzt beschreibt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam die Voraussetzung, ihre Eigenschaften. Das Erste, was er erwähnt hat, das Erste und die Worte von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wenn die so in einer Reihe kommen, das heißt nicht, dass es einfach so gesagt, sondern da steckt dahinter eine Weisheit. Hikmah. Er will auf etwas darauf hindeuten, alaihi salatu wassalam. Das sagt, idha nadara ilayha sarrat. Nicht asarrat, sarrat. Wenn er sie sieht und anschaut, sie bereitet ihm Freude. Dann hat er sie gefragt, was ist damit hier gemeint? Sagt, ja, denn die Frau macht sich schön für ihren Mann. Er sagt ihm, was hat das mit Tugendhaftigkeit zu tun? Hat er wieder darauf bestanden. Dann sagt er, liest du nicht gerade, Al-Mar'atu Saliha besitzt 3 Eigenschaften. Die erste davon, sie macht sich schön für ihren Mann. Wenn er sie sieht, sie erfreut ihn, sie bereitet ihm Freude durch ihr Aussehen. Dann hat die Frau gesagt, ups. Ups, hat sie gesagt. Du hast recht. Sagt ihm, warum hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam das als erstes erwähnt? Sagt, um zu beweisen, dass das erste wichtigste Eigenschaft einer tugendhaften Frau im Islam. Dann hat sie noch dazu gesagt, ich habe verstanden. Sagt die, manche Frauen, wenn sie Besuch bekommt von Schwestern, sie macht sich schön. Für die Schwestern, nicht jetzt, damit die schön aussieht, damit sie sagt, guck mal, die Schwester ist gepflegt, die sieht gut aus, mashallah. Das ist normal, das ist Fitra bei den Frauen. Sagt aber komischerweise, wenn ihr Mann nach Hause kommt, ihr Hemd oder das weiß ich, was sie anhat, Pyjama, der arme Mann, kommt von der Arbeit kaputt, Stress mit Menschen draußen, Büro und Da'wa illallah. Und die Kuffar machen ihn fertig da draußen und. Und kommt nach Hause, sieht eine Frau, die ungekämmt ist. A'udhu billah, Haare sind, wie sie gekämmt sind, noch nicht mehr gekämmt. kein Duft, kein Parfüm, A'udhu Billah, was ihn anzieht. Die Frau muss ihren Mann zu Hause verführen. Muss. Die kriegt dafür richtig, verzeiht mir, dass ich das erwähne, liebe Geschwister. Aber Wallahi, das ist Haqq. Das ist unsere Dien, das ist unsere Religion, Islam. Wir müssen es wissen, weil unsere Schwestern, viele wissen es nicht. Viele vernachlässigen diese Sache so, dass der Mann, der Arme draußen irgendwann Zina begeht. Wallahi, viele Brüder sind gefallen aus dem Grund. Dann hat die Schwester selber gesagt, sagt die Subhanallah, mir ist etwas eingefallen, sagt, ich habe etwas gelernt jetzt, dass ich das machen muss, inshallah, um nicht nur Hasanat zu bekommen, sagt auch, um meinen Mann vor Haram zu bewahren. Eine Saliha bewahrt ihren Mann vor Sünden, indem sie sich zu Hause schön macht für ihn. Sogar Wallahi al-Azim. Ich bitte um Verzeihung, dass ich es erwähne, aber das ist meine Pflicht für Allah. Ibn Shaykh ibn Uthaymin, rahimahullah, man stellt ja Fragen an den Ulama, Herr Sheikh, was hältst du für, soll die Frau verschiedene Sachen kaufen, um ihrem Mann zu gefallen? Verschiedene Kleidung. Das ist keine Verschwendung. Ne? Wenn du dein Geld für Kleidung, Alhamdulillah, ausgibst, um deinen Mann zu gefallen zu Hause, damit er geschützt ist vor Versuchung, vor Sinne, dann wirst du so viel Ajr von Allah bekommen, subhanahu wa ta'ala. Du kriegst ein Ajr, das kannst du dir nicht vorstellen. Du darfst ja um ein Qiyamah. Weil wenn der Mann unzufrieden ist, wenn er seine Frau sieht, du kannst dann 5 Gebete beten, du kannst dann Ramadan fasten, du wirst das Paradies nicht betreten, weil dein Mann unzufrieden ist. Deswegen sagen die Ulama, ja, auch die macht deinen Mann glücklich. Denn die Glückseligkeit deines Mannes, die du ihm bereitest, Alhamdulillah, und seine Zufriedenheit, ist dein Weg ins Paradies. Das ist ein Weg für dich ins Paradies. Wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt, dein Mann, entweder ist er dein Paradies oder deine Hölle. Was heißt das? Seine Zufriedenheit führt ins Paradies, seine Unzufriedenheit führt ins Höllenfeuer. Und das ist ein Grund, eine Tat, mit der du ihn zufrieden stellst, ibn Allah azza wa jalla. Dann wurde sogar Sheikh ibn Uthaymin gefragt, ich bitte die Schwestern sehr um Verzeihung, die Brüder auch, inshallah, ich wollte nur die Fatwa sagen, wir, um zu zeigen, dass Islam nicht so ist, dass man sich gehen lässt, a'udhu billah, ohne auf seinen Körper zu achten, ohne auf sein Aussehen zu achten, a'udhu billah, nach der ersten Geburt ist vorbei. Die Welt ist zusammengebrochen. Warum? Du lebst doch noch weiter, alhamdulillah, du hast ein Kind, dein Geschenk bekommen, kümmere dich um dein Kind, um dich selbst. Damals, die Frauen hatten 10, 20 Kinder. Heute in Saudi-Arabien gibt es mit 30 Kinder, mashallah. Und die Frau ist fit, steht morgens auf, macht Kaffee, macht sich schön für ihren Mann, mashallah, und kümmert sich um 30 Kinder. Und die ist immer noch fit und stark, mashallah, wie ein Bär. Heute hier, ja, ajib. So weißt du, mit 20 schon, ich kann nicht mehr laufen. Ja, Ochti, was ist passiert? Ich habe ein Kind bekommen. Allahu Akbar. Ist die Welt zusammengebrochen? Steh auf, du bist stark, alhamdulillah. Du bist eine Mu'mina, ein Saliha. Ich kann dir einen Rat geben, wie du Kraft holst. Mach Dhikr. Wallah, Dhikrullah gibt gewaltige Kraft. Istighfar gibt Kraft. Tilawat al-Quran gibt Kraft. Jeder Amal Salih, jede gute Tat, verleiht deine Seele gewaltige Kraft. Wallah, nicht durch die Vitamine, die man isst. Das ist für deinen Körper, ist okay, alhamdulillah, das muss man auch darauf achten. Aber die Seele muss stark. Manche Leute, siehst du, sind so breit, der kommt nicht durch die Tür durch, aber sein Herz ist wie ein kleiner Vogel. Machst du Buh, Wiedersehen. Seine Füße sind über seinem Kopf. Warum? Weil die Seele muss stark. Guck mal, Sahaba. Sahaba, Al-Bara ibn Malik war kein großer Sahabi. Umar hat gesagt, nein, dieser Al-Bara ibn Malik dürfte nicht als ein Führer einer Armee schicken. Der ist Untergang für diese Armee. Der kennt keine Angst, keine Rückkehr. Er fürchtet niemanden, aber nicht normaler Sahabi. Was war stark? Die Seele. Sein Iman, sein Herz war stark. Safiya, Aisha, Ummu Imara. Viele von den Frauen, man wundert sich, achi, was, woher holen sie diese Kraft? Qiyamul Layl, untagesüber arbeiten gehen mit den Sahaba. Und die sind mit den Sahaba auch rausgegangen für Sabilillah. Sie haben sich um die Verletzten gekümmert, um die Toten gekümmert, um das Trinken gekümmert, in der Hitze, in der Wüste. Und dann gehen sie nach Hause, geben sie ihren Männern auch recht. Warum sind wir heute so kaputt? Ich sage euch warum, wir machen zu viele Sünden. Die Sünde saugt an deine Kraft. Die saugt an deine Kraft, bis du keiner mehr hast. Wallahi, ja. Sheikh ibn Uthaymin wurde sogar, verzeih mir, ja, bitte schon verzeihen. Ihr wurde gefragt, da hat die Frau draußen tanzen unter Frauen. Es gibt heute Frauen, die tanzen unter Frauen. Er sagte, nein, es ist verboten. Warum? Es führt wohin? Sogar unter Frauen zu Fitna. Wenn eine Frau gut aussieht, gute Figur hat, und fängt an, na'udhu billah, da rechts und links, Allah yahfudna subhanahu wa ta'ala. Es gibt Frauen, sagen mal, die sieht gut aus, der Shaitan kommt, also Allah. Es gibt ja Liwat, bei unter männlicher, ich glaube nicht Männer. Und unter Frauen gibt es sowas auch. Allah yahfudna wa iyyakum. Deswegen der Islam sagt, aber dann hat er gesagt, der einzige Moment, wo die Frau tanzen darf, nicht auf Musik oder so, ne? Nicht auf Techno oder Hip-Hop und fängt die Frau an zu Hause, mashallah, zu. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, das meine ich nicht. Sagt, der einzige Moment, wo die Frau tanzen darf, warum ich das erwähne, sagt, ist vor ihrem Mann, um ihn zu verführen. Yallah. Das ist der Islam. Warum ich das erwähne, liebe Geschwister, Wallahi, ich schäme mich auch sowas zu erwähnen, aber ich muss erwähnen, warum? Um zu zeigen, wie wichtig das ist, dass die Frau sich schön macht zu Hause und dass sie alles dafür tut, um ihren Mann zu gefallen. Um ihn, alhamdulillah, zufriedenzustellen. Warum? Damit er nach draußen nicht mehr schaut. Er braucht nicht mehr nach draußen zu schauen. Er will keine andere Frau sehen, er will nur dich sehen. Ist das nicht ein Vorteil für dich? Wallahi al-Azim, wenn du sowas machst mit deinem Mann, wird wie ein Sklave für dich. Verzeih mir. Das ist die Wahrheit. Ja, die Brüder nicht falsch verstehen. Wallahi. Nein, Sklave in dem Sinn meine ich, dass er alles für dich tun wird. Er wird für dich zur Verfügung stehen. Er wird dir deine Rechte geben. Er wird dich respektieren. Er wird dich ehren. Er wird dir deine Würde geben. Wallahi. Guck mal, sogar Sahaba. Ich rede, die Brüder lachen. Ihr seid auch dran, inshallah. Ibn Abbas sagt, ich mache mich genauso hübsch für meine Frau, wie ich mir wünsche, dass sie sich für mich hübsch macht. Das heißt, der Mann auch manchmal, Allah, die zu Hause, draußen, mashallah, weißer Kamis, Bart schön gekämmt, Öl drauf, Schnurrbart weg extra, damit man das Gesicht richtig besser sehen kann. A'udhu Billah fällt nur noch, dass man die Augenbrauen zupft, A'udhu Billah, bei manchen machen das, wal'iyadhu Billah. Und dann schön eine Imama, weiß, mashallah, Kuhl auf die Augen, draußen, zu Hause, Imama weg. Weißer Kamis im Müll, egal, ein T-Shirt, Allah hat ihn zerrissen, verschwitzt das Allah, sodass die Frau keine Lust mehr hat. Das ist nicht der Islam. Wallahi, das ist nicht der Verzeihung. Ich bin ein bisschen geladen. Möge Allah mir vergeben, subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla. Wallahi, ikhwati, wallahi, wallahi, ist mein Zeuge, subhanahu wa ta'ala. Ich erwähne das nur im Guten, damit ihr eure Familien schützt, eure Zuhause schützt, inshallah, damit die Umma nicht kaputt geht. Weil wenn die Familien kaputt gehen, die Kinder gehen kaputt, dann gehen die Familien auseinander. Wallahi, das ist ein großer Grund, warum eine Ehe erhalten bleibt. Bloß dann noch, dass man sich in Dien unterstützt, inshallah. Und das ist eine große Hilfe für einen Ehemann und andersrum für die Frau auch, inshallah, damit die Liebe erhalten bleibt. Lächelt, wie ein Sheikh sagte, subhanallah, zu beiden. Lächeln im Gesicht deiner Frau und die Frau soll lächeln im Gesicht ihres Ehemanns. Warum, sagt dieser Sheikh, ein Lächeln kostet euch doch nichts, aber es macht euch beide glücklich. Es erfreut euch beide. Es macht die Kinder glücklich. Warum sind, wenn Schwestern untereinander sind, machen Spaß und lachen? Geht sie nach Hause, kann nicht mehr lachen. Der Bruder genauso. Unter Brüdern macht er viel Spaß. Er ist bekannt, dass er viel lacht. Er ist bekannt, dass er immer lächelt. Ist er der sogar, man sagt, oh, Spaßvogel, sag mir, verzeiht mir. Warum? Er bringt die Leute zum Lachen, verzeiht. Er bringt sie immer zum, macht die Brüder glücklich. Aber sobald er vor der Tür zu Hause steht, das Lächeln ist verloren gegangen. Hat es bei den Brüdern gelassen und kommt nach Hause mit ein komisches Gesicht, so sauer, so ob er Sorgen hätte, ob er die ganze Leben, die ganze Sorgen der Menschheit auf seinen Kopf hatte. Und die Frau sagt, was ist los? Denkt, ist jemand gestorben? Und so, ja, was ist los? Aisha wurde gefragt, wie war Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam? Zakkana dhahakan bassaman. Das ist eine übertriebene Form. Er hat viel gelächelt, sallallahu alaihi wa sallam. Er hat viel Spaß gemacht mit seiner Familie. Deswegen sagen die Ulema, sei zu Hause wie ein Kind. Du selbst, ein Mann, sei zu Hause wie ein Kind. Und unter Männern sei wie ein Mann. Nicht zu Hause bist du ein gewaltiger Mann und draußen bist du wie ein kleiner Vogel. Vor jedem Kafir hast du Angst. Vor eine Katze hast du schon Angst. Zu Hause bist du der Löwe. Warum? Deine Familie hat eher das Recht, dass du mit ihnen lachst. Spaß bringt Glück nach Hause. Sag subhanallah, dein Lächeln, mein Bruder, dein Lächeln ist eine Leuchte der Glückseligkeit. Du bringst sie zu Hause zum Leuchten. Wieder durch dein Lächeln. Bring Geschenk nach Hause zu deiner Frau oder musst du extra einen Brief schreiben, damit die Geschenke bekommt. Es gibt Wallahi manche, der vergisst seine Frau. Sie beschenkt ihn tagtäglich. Blumen, das, dies. Und der, ja, Schach, Zegeloche. Und dann geht er nach einem Jahr immer noch kein Geschenk. Achi, taqillah, Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, tahadu, tahabu. Das heißt, beschenkt euch gegenseitig. Warum? Dann wird Liebe herrschen. Dann wird euch lieben. Sei es der Frau, die Frau oder der Ehemann. Und wie ich gestern den Brüdern gesagt habe, vielleicht die Schwestern haben es nicht mitbekommen. Ein Mann sagte, ich bin glücklich so. Sagt er, warum? Ich habe keinen Streit. Warum hast du keinen Streit? Sagt er, jedes Mal komme ich nach Hause. Wenn wir einen kleinen Streit haben, bringe ich sofort ein Geschenk, damit dieser Streit verschwindet aus meiner Wohnung. Er sagt, und ich habe gemerkt, dass das Geschenk eine starke Waffe gegen Streit zu Hause ist und dass Geschenk und Streit sich niemals in einer Wohnung vereinen. Und liebe Geschwister, lächelt zu euren mit ihren Familien. Sei es Frau oder Mann. Es kostet doch nichts. Du musst es nicht kaufen gehen, du musst dafür nichts bezahlen. Aber das macht euch glücklich. Und wie ein, subhanallah, eine Saliha, eine fromme, habe ich gestern auch erwähnt, eine fromme Frau hat einen sehr tugendhaften Mann geheiratet. Ein sehr tugendhaften Mann, der immer lächelt zu Hause. Ein Lächeln, mashallah, lächeln für seine Kinder, seine Frau. Und hat gute Akhlaq. Und gute Akhlaq gehört auch dazu, dass du zu Hause unterstützt. Wunderst dich manchmal, dass kein Essen auf dem Tisch ist. Warum? 3, 4 Kinder ist auch nicht so einfach. Das braucht jemand, der sie unterstützt. Und das hat Muhammad sallallahu alaihi wa sallam getan. Als er Aisha gefragt, wie war Rasulullah? Sagt er, war im Dienst, wie Khidmati Ahli, im Dienst seiner Familie. Er näht seine Sachen allein. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er sogar flickt seine Schuhe, wenn seine Sandalen kommen, allein. Sallallahu alaihi wasallam. Wenn er Adhan hört, sofort zum Moschee. Er lässt alles liegen und geht zum Moschee. Das war Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Und subhanallah, wo war ich denn geblieben? Schnell. Blackout. Haben wir zu Hause helfen? Nein, noch was. Ah, genau, barakallahu fiik. Es geht um diese tugendhafte Frau, mashallah, die einen sehr guten Mann geheiratet hat, der lächelt und hat gute Akhlaq. Guten Charaktereigenschaft. Viele Jahre später starb der Ehemann. Kommt ein anderer Mann, will sie heiraten. Subhanallah, guck mal, was sie gesagt hat. Sie sagte, ich kann dich nicht heiraten. Warum, sagt der Mann, dein Mann ist doch tot. Sagt er, nein, der ist noch nicht tot. Der Mann ist wirklich tot. Aber was meint sie? Sie hat gesagt, mein Mann ist nicht tot, weil sein Lächeln und sein gutes Benehmen, gute Akhlaq leben immer noch mit mir zusammen. Sie erscheinen mir immer vor Gesicht. Ich kann nicht jemand anderen heiraten. La ilaha illallah. Eine andere Frau hat einen armen Mann geheiratet, Hattab. Hattab, jemand, der mit Holz arbeitet. Kennt ihr? Sehr arm, miskin, bescheiden. Wer ist es? Holzfäller. Ein miskin, arm. Und die Frau war hübsch. Schöne Frau. Aber tugendhaft. Was macht sie, wenn er von der Arbeit kommt, verschwitzt, kaputt, miskin? Er sorgt für seine Familie mit dem, was er kann. Und sie, subhanallah, gibt ihm nichts zur Last, was er nicht kann. Sie verlangt nicht mehr als das, was er kann. Das ist eine Saliha. Wie Rasulullah sagt, tu'inu al amri dinihi, dunyahu wa akhirati. Eine Saliha unterstützt ihren Mann in seinen Dunya und Akhira Angelegenheit. Das ist eine Saliha. Diese Frau, bevor er reinkommt, sofort macht die Tür auf und springt auf ihren Mann und sie küsst seinen Kopf und subhanallah, hält ein bisschen den Arm und sie lächelt sofort in sein Gesicht. Was macht sie dann mit ihm? Sie bereitet sein Essen vor, nachdem er gegessen hat, legt er sich aufs Bett und fängt an, seine Füße zu massieren. Subhanallah, erzählt schöne Worte, sehr, sehr wunderschöne Worte. Warum? Bis er einschläft. Ja, Allah. Heute sagst du meiner Frau, bitte meine Füße tun weh. Astaghfirullah. Ja, ich mach's halt. 5 Minuten, verzeiht mich schon. Ich rede viel, möge Allah mir vergeben. Weißt du, wann hat die Tochter hat geguckt und sagte, meine Mutter, warum machst du das mit ihm? Sagte meine Tochter, dein Vater ist ein armer Mann. Ist ein bescheidener Mann. Er strengt sich für uns an. Draußen ist er arm. Draußen bemüht er sich. Strengt er sich an. Sagt, draußen ist er ein armer Mann, aber sobald er die Tür betritt, ist er ein König. Und ich muss ihn wie ein König behandeln. La ilaha illallah. Ja, Uchti, meine Schwestern, inshallah. Dieser Mann, der vor dir steht, dein Ehemann, ist der Weg ins Paradies. Stell deinen Mann zufrieden, wirst du in Jannah kommen. Wenn die Frau ihre 5 Gebete betet und ihr Ramadan fastet und stellt ihren Mann zufrieden und macht ihren Mann zufrieden und gewinnt sein Wohlgefallen, sie darf Yawm al-Qiyamah sich aussuchen. Sie darf sich aussuchen, Yawm al-Qiyamah, von welcher Toren des Paradieses sie eintreten darf, möchte. Allah gibt dir die Auswahl. Hier sind 8 Toren, du darfst dir aussuchen, von wo du reingehen willst. La ilaha illallah. Ist das nicht eine Ehre, die du nicht hast? Deswegen, Nasiha an meine Geschwister und die Brüder genauso, das gilt für uns alle. Versucht jeden seinen anderen, den anderen sein Recht zu geben. Der Shaitan, Adu Allah, ist am glücklichsten, wisst ihr wann? Wenn er ein Ehepaar auseinander nimmt. Er kennt den Hadith, dass der Adu Allah Iblis seinen Thron am Meer hat. Und treffen sich alle am Strand, alle seine Soldaten. Einer sagt, was hast du heute gemacht? Ja, ich habe jemanden dazu gebracht, Riba zu machen, zu lästern. Und den habe ich dazu gebracht, Verleumdung, Adu Allah zu betreiben. Den anderen habe ich dazu gebracht, Alkohol zu trinken. Den anderen habe ich mit seinem Bruder auseinandergenommen, Streit. Und jeder erzählt, was er gemacht hat. Und der Iblis, Adu Allah, sagt, all das ist nichts. Und du, was hast du gemacht? Sag, ich habe heute ein Ehepaar auseinandergenommen. Sagt er, komm her, du bist der Beste. Er nimmt ihn in den Arm und nähert ihn sogar. Er bringt ihn sogar in eine bessere Position. Sagt, du bist der Beste und gibt ihm eine Krone auf seinen Kopf. Weil er eine Ehe, warum? Weil dadurch zerstört der Adu Allah unsere Gesellschaft. Wenn ein Ehepaar auseinandergeht, eine Familie auseinandergeht, damit hat der Scheitan vor, die Umma zu vernichten. Weil jede Familie ist wie ein Haus. Und jedes Haus ist eine Hilfe, um eine islamische Gesellschaft zu bilden. Und nachdem wir eine islamische Gesellschaft gebildet haben, bildet inshallah Allah subhanahu wa ta'ala durch eine islamische Stadt. Und der Shaitan will es nicht. Also habt Rahma miteinander. Liebt euch für Allah azza wa jal. beschenkt euch gegenseitig, lächelt euch gegenseitig an, Alhamdulillah. Und es gibt viele, viele Geschichten. Und möge Allah Azza wa Jal uns inshallah vielleicht ein anderes Mal vereinen, inshallah. Und noch eine Sache, ich bitte euch alle um Verzeihung. Falls ich heute etwas falsch gesagt habe, meine Absicht war nur Khair. Allah, ich hatte nichts vor, außer das Gute weiterzugeben, inshallah. Wenn ich was falsch gesagt habe, ist von mir und Shaitan. Wenn ich was Gutes gesagt habe, ist von Allah, Allah subhanahu wa azza wa jal. Wallahu a'lam subhanahu wa ta'ala. Jazakum Allah khair. Subhanak Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.